Aufstehen, hinlegen, Radio Korax hören, das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Ja, gerade lief noch das Nachtprogramm und jetzt hört ihr hier das Morgenmagazin der Freien Radios. Heute auf und von Radio Korax auf der 95,9 zu hören, auch bei Radio Blau in Leipzig, bei Kolo Radio in Dresden, für ganz Sachsen online beim Rundfunkkombinat, bei Radio Swupfort in Frankfurt oder auf DAB+. Und last but not least zu hören auch bei Radio Unerhört Marburg auf der 90,1 und auf DAB+ oder im Livestream. Am Mikro für euch heute Morgen Gunnar und ihr hört heute ein Morgenmagazin-Spezial zum Thema Pandemien. Wir werden uns insbesondere mit der vergangenen Corona-Pandemie befassen, aber in der ersten Stunde hört ihr auch ein Gespräch mit Martin Thiele, Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Halle, das ich gestern noch mit ihm geführt habe. Wir sprachen über das 35-jährige Jubiläum der AIDS-Hilfe Halle im November und was der gesellschaftliche Rechtsruck für deren Arbeit bedeutet. Danach geht es dann hier um Pandemierevisionismus in deutschsprachigen Medien und den sogenannten schwedischen Weg. Für die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax sprach ich im April mit dem Kommunikationswissenschaftler Jakob Moritz Eber von der Universität Wien über die mediale Darstellung und Selbstdarstellung des ehemaligen schwedischen Staatsepidemiologen Anders Tegnell. Ab 8 Uhr gibt es dann hier eine große Premiere. Ende Juni erschien in der Wissenschaftssendung Nano des öffentlich-rechtlichen Senders Dreisat ein Beitrag, der neue Indizien für die Herkunft des Corona-Erregers SARS-CoV-2 gefunden haben möchte. Seit Juli habe ich für die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax dazu recherchiert, mit Experten gesprochen und auch einem der Beitragsautoren von Nano. Das Ergebnis hört ihr dann im Dreiteiler Fantasie und Pandemie, das große Raunen bei Dreisat Nano. Und das Thema wird uns bis in die letzte Stunde unseres Morgenmagazins begleiten. Und gegen 9.30 Uhr wird es hier noch einmal um das Thema Pandemierevisionismus gehen. Die verdrängte Pandemie, linke Stimmen gegen den Pandemierevisionismus, ist der Titel eines im Oktober erschienenen Sammelbands mit zahlreichen prominenten AutorInnen. Herausgegeben wurde das Buch von den beiden Journalisten und Autoren Frédéric Vallon und Paul Schubert. Was sehen die beiden als Pandemierevisionismus an und wie beurteilen sie den derzeitigen Stand der Pandemieaufarbeitung? Darüber werde ich hier mit Ihnen unter anderem sprechen. Bevor ihr hier aber gleich einen kurzen Überblick über die Nachrichtenlage erhaltet, lassen wir es noch einmal musikalisch krachen mit der schwedischen Band Bokojud und Demolition Man. I saw that pretty boy, got the shore, I'm on a leash, I wanna bang, I'm not a cheater. Don't wanna try, have my little fun, I really am. The Alpha and Omega, the devil is mad. Carry it along, I'm on the way, I'm on the way, I'm on the way, I'm on a mission. Psychiatrist, I wanna be an artist. I took a lot of drugs just to see what I could feel. It started with a powder that was crushed into a pill. Now I'm burning on a hill just to feel like I belong. To forget my regrets with a smile and carry on. Are you okay? Fuck playing it safe. I bet I'm on Wir kommen zu den Nachrichten für Freitag, den 28. November 2025. Politikwissenschaftler warnen vor einem möglichen Ende der G20. Das berichtet Tagesschau.de. Der autoritäre US-Präsident Donald Trump hatte zuvor unilateral angekündigt, Südafrika in Zukunft nicht mehr auf dem G20-Gipfel einzuladen, obwohl Trump laut Außenpolitik-Experten Kingsley Macobelo dazu gar keine Befugnis habe. Trump hatte in der Vergangenheit mehrfach rechtsextreme Verschwörungserzählungen über Südafrika verbreitet. Die südafrikanische Regierung reagierte mit scharfer Kritik. Südafrika ist Mitglied der G20 aus eigenem Recht und mit Zustimmung aller anderen Mitglieder, so der südafrikanische Präsidentensprecher Vincent Magwenya. Südafrika hoffe nun auf die Unterstützung durch andere G20-Länder. Die G20 bzw. die Gruppe der 20 besteht seit 1999 und ist ein informeller multilateraler Zusammenschluss von 19 Staaten sowie der Europäischen und Afrikanischen Union. Die G20 gilt als wichtiges multilaterales Koordinierungsforum für Themen von globaler Bedeutung. Russlands Diktator Wladimir Putin bietet an, einen Angriff auf Europa schriftlich auszuschließen. Das meldet Tagesschau.de. Im Rahmen der Ukraine-Verhandlungen habe Putin dies nun angekündigt. Der russische Diktator hatte zuvor mit der Regierung des autoritären US-Präsidenten Donald Trump einen Plan für Verhandlungen mit der Ukraine entworfen, der von der Ukraine zahlreiche Gebietsabtritte verlangt. Die Regierung der Ukraine schließt eine Abtretung von durch den russischen Angriffskrieg annektierten Gebieten aus. Russland hatte im Dezember 1994 das Budapester Memorandum unterzeichnet, das der Ukraine Sicherheitsgarantien für die Abtretung seiner Nuklearwaffen machte. Die Vereinigten Staaten sicherten der Ukraine damals Unterstützung zu, für den Fall, dass Russland die Vereinbarung brechen sollte. Die EU-Grenzagentur Frontex soll die libysche Küstenwache unterstützen. Das berichtet ND aktuell auf Grundlage einer parlamentarischen Anfrage der linken Abgeordneten Özlem Demirel. Laut EU-Kommission handelt es sich um einen technischen Dialog. Auch die beiden zivil-militärischen EU-Missionen BAM und IRINI sollen künftig im Rahmen des Dialogs enger mit der libyschen Küstenwache zusammenarbeiten. Fragestellerin Demirel verneinte, dass es sich lediglich um einen technischen Dialog handele und sprach von einer aktiven Unterstützung von Menschenrechtsverletzungen. Die libysche Küstenwache steht seit längerem in der Kritik. In der Vergangenheit wurden mehrfach Schüsse auf Boote durch die Küstenwache dokumentiert. Dem BSW droht eine mögliche Niederlage vor dem Wahlausschuss des Bundestags zur beantragten Neuauszählung der Bundestagswahl. Das schreibt Spiegel.de mit Berufung auf übereinstimmende Berichte von Politico und Table Briefings. Beide Medien sollen demnach aus einer internen Beschlussvorlage zitieren, die an Ausschussmitglieder versendet wurde. Demzufolge sollen Bundeswahlleiterinnen und Landeswahlleitungen keine Hinweise auf systematische Fehler zu Ungunsten einer bestimmten Partei haben. Auch solle sich das Ergebnis des BSW durch Nachzählungen nur geringfügig verbessert haben. Das BSW hatte zur Bundestagswahl den Einzug nur knapp um einige tausend Stimmen verpasst. Der Ausschuss soll in seiner Sitzung am 4. Dezember voraussichtlich eine Empfehlung für den Bundestag beschließen. Aus Kreisen des Ausschusses heiße es, man gehe fest von einer Klageeinreichung des BSW gegen den geplanten Beschluss beim Bundesverfassungsgericht aus. Die Europäische Weltraumorganisation ESA will einen deutschen Astronauten auf eine Mondmission schicken. Das meldet Spiegel.de. Raumfahrtministerin Dorothee Bär kündigte dies demnach bei der Ministerratstagung der Europäischen Weltraumorganisation in Bremen an. Laut dem Spiegel handele es sich bei der Mission wohl um keine Mondlandung und eine mögliche Realisation könne noch Jahre dauern. Im Gespräch seien derzeit die Astronauten Alexander Gerst sowie Matthias Maurer. Geplant sei zudem die Beteiligung französischer und italienischer AstronautInnen. Und hier noch einmal alle Meldungen im Kurzüberblick. Politikwissenschaftler warnen vor einem möglichen Ende der G20. Russlands Diktator Wladimir Putin bietet an, einen Angriff auf Europa schriftlich auszuschließen. Die EU-Grenzagentur Frontex soll die libysche Küstenwache unterstützen. Dem BSW droht eine mögliche Niederlage vor dem Wahlausschuss des Bundestags zur beantragten Neuauszählung der Bundestagswahl und die Europäische Weltraumorganisation ESA will einen deutschen Astronauten auf eine Mondmission schicken. Und ich schicke euch jetzt auch gewissermaßen auf den Mond mit Echo and the Bunnymen, The Killing Moon. The Bunnymen mit The Killing Moon aus den 80ern und ihr hört das Morgenmagazin der Freien Radios mit einem Pandemien-Spezial. Heute geht es hier vor allem um die vergangene Corona-Pandemie, aber vergessen wird dabei, dass es auch aktuell noch laufende Pandemien gibt. Und am kommenden Montag ist wieder Welt-AIDS-Tag. AIDS, das ist eine Immunschwächeerkrankung, die vom humanen Immundefizienzvirus, kurz HIV, ausgelöst wird. Das Virus wird durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen, etwa Blut, Sperma, Vaginalsekret oder Muttermilch. Neben den potenziellen Auswirkungen einer Infektion, die mittlerweile zum Glück dank wissenschaftlicher Fortschritte in westlichen Industrienationen nicht mehr so dramatisch ausfallen wie zum Beginn der AIDS-Pandemie in den 80ern, leiden Betroffene jedoch auch heute noch unter gesellschaftlichen Vorurteilen und Diskriminierung. Martin Thiele ist Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Halle. Gestern sprach ich mit ihm für die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax unter anderem über die Prävention von HIV-Infektionen, die Diskriminierung Betroffener und was der gesellschaftliche Rechtsruck für seine Arbeit bedeutet. Im November feierte die AIDS-Hilfe Halle ihr 35-jähriges Bestehen, was im Dezember tatsächlich das eigentliche Jubiläum ist. Man hat es ein bisschen vorgezogen. Und daher wollte ich auch zuerst wissen, wie Martin Thiele die Arbeit der Hallischen AIDS-Hilfe der vergangenen 35 Jahre zusammenfassen würde. Genau, also die Geschichte von AIDS beginnt ein bisschen eher als die Geschichte der Hallischen AIDS-Hilfe, nämlich 81 in den USA. Das ist der Beginn der AIDS-Krise. Die ersten AIDS-Hilfen gibt es seit 1983. Da ist die Deutsche AIDS-Hilfe in Berlin, die dann später zu unserem Bundesverband geworden ist, gegründet worden. Und in Westdeutschland gab es dann schon ab Mitte der 80er sehr viele AIDS-Hilfen. Und die Geschichte der Hallischen AIDS-Hilfe beginnt eben mit oder nach dem Mauerfall mit der Wendezeit. Da sind die ersten AIDS-Hilfen in den neuen Bundesländern entstanden. Die Hallische AIDS-Hilfe ist 1990 gegründet worden, im Dezember, am 14. Dezember, um genau zu sein. Also unser Jubiläum haben wir quasi noch vor uns, auch wenn wir es schon gefeiert haben mit dem Fachtag. Und das ist eine turbulente Geschichte auf jeden Fall. Das heißt, wir haben es auf jeden Fall in der AIDS-Krise natürlich mit einer schwierigen Arbeit zu tun. Das ist ja nicht nur Präventionsarbeit gewesen, sondern eben auch Sterbebegleitung, weil es eben bis Mitte der 90er keine Medikamente gab, um HIV zu behandeln. Das heißt, unweigerlich war so eine Diagnose dann eben auch ein Todesurteil. AIDS-Erkrankung und dann nach 10, 12, 13 Jahren dann unweigerlich hat das zum Tode geführt. Das hat natürlich die frühe Arbeit sehr stark geprägt. Da ist mittlerweile, auch das hast du schon gesagt, viel passiert. Ne? Medizinisch ist das sehr gut behandelbar. Das heißt, mit HIV kann man heute sehr gut leben, auch ein gesundheitlich relativ problemfreies Leben, genauso langes Leben, führen wir alle anderen Menschen auch. Kann Sport treiben, kann alles tun, was andere Menschen ohne HIV auch tun können. Das heißt, wir haben es heute mit einem ganz anderen Arbeitsfeld zu tun. Was geblieben ist, ist die Prävention auf jeden Fall. Und in dem Zusammenhang, das ist vielleicht das, was in den letzten Jahren passiert ist, haben wir uns ein bisschen erweitert. Das heißt, wir sind nicht mehr nur für HIV und AIDS zuständig, sondern für sexuelle Gesundheit, so sagen wir es. Das heißt auch für andere sexuell übertragbare Infektionen sowie für alle Themen, die eben im Bereich von Sexualität auf der einen Seite und Gesundheit auf der anderen Seite aufkommen. Das heißt sexuelles Wohlbefinden mit der eigenen Identität, mit sexuellen Praxen, mit der Beziehung. Das heißt, wir haben da einfach unser Themenfeld erweitert und machen jetzt nicht mehr nur HIV und AIDS, sondern machen das, was wir früher auch schon so ein bisschen mitgemacht haben, jetzt nur ganz explizit. Also ich glaube, das ist das, was die Entwicklung der letzten Jahre ganz maßgeblich geprägt hat. Am Mittwoch, dem 26. November, schlug die AIDS-Hilfe in Sachsen-Anhalt jetzt Alarm. Erstmals seit Jahren steigen die HIV-Infektionszahlen wieder. Wie sieht die Situation in Halle aus und was empfehlt ihr für die HIV-Prävention? Also ich kann jetzt nicht zu genauen Zahlen in Halle sagen, da gibt es eben einfach keine Daten darüber. Wir haben eben die Daten für Sachsen-Anhalt, ein bisschen mehr als 1000 Menschen, die mit HIV leben im Bundesland. Das sind erstmal nicht so viele. Das größte Problem in Sachsen-Anhalt ist die hohe Dunkelziffer. Das heißt, wir haben es mit über 20% der Menschen in Sachsen-Anhalt mit HIV zu tun, die von ihrer Infektion nichts wissen. Und das prägt natürlich auch die Situation in Halle. Das sind nämlich eben auch dann letztlich die Menschen, die eben das Virus unwissentlich weitergeben können. Das heißt, wir bemühen uns natürlich da eben auch ein Testangebot vorzuhalten. Das ist also eins unserer wesentlichen Angebote, dass wir Schnelltestungen durchführen auf HIV und da natürlich auch besonders für die hauptbetroffenen Gruppen. Und wir bemühen uns, das auch dann so barrierefrei wie möglich zu halten. Das heißt, es ist ein kostenfreies Testangebot und man kann jederzeit zu uns kommen und da gibt es dann eine ausführliche Beratung. Das heißt, das ist auf jeden Fall was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, einfach Testmöglichkeiten zu schaffen. Auch wenn wir natürlich in Sachsen-Anhalt nur dann eine Anlaufstelle sind und es noch viele weitere eigentlich bräuchte. Das eine ist ja auch der Schutz vor Infektion, das andere die Aufklärung zur Prävention der Diskriminierung Betroffener. Von welchen Formen der Stigmatisierung berichten euch Betroffene und was bedeutet so eine Diskriminierung auch im Zweifelsfall für Betroffene? Was für Geschichten hört ihr da? Bei euch arbeiten ja auch Menschen mit HIV-Infektion. Was erlebt man da im Alltag? Genau, also du hast ja, oder ich habe es auch schon gesagt, mit HIV kann man gut leben, mit Diskriminierung nicht allzu gut. Und da hat sich seit den 80er Jahren allerdings, ist vielleicht ein bisschen versteckter, eher zwischen den Zeilen, aber im Grunde genommen erleben Menschen mit HIV tagtäglich Diskriminierung in allen Lebensbereichen. Und das erleben wir sowohl bei uns in der Beratungsstelle, als auch die Daten zeigen das. Eine große Studie der Deutschen AIDS-Hilfe und des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena vor einigen Jahren, die positiven Stimmen 2.0, haben das nochmal belegt, dass Menschen mit HIV wirklich nach wie vor mit Offenlegungsangst zu tun haben, mit Schamgefühlen, mit Schuldgefühlen und eben im Alltag Diskriminierung erleben und das eben sowohl im Privatleben als auch im Job und auch im Gesundheitswesen. Und ich denke, das ist das Frappierendste, dass gerade im Gesundheitswesen, wo ja eigentlich die Aufklärung am besten sein sollte, wo eben auch Infektionsängste dahingehend nicht mehr existieren sollten, dass Menschen mit HIV permanent eigentlich Diskriminierung ausgesetzt sind. Da haben wir es mit Behandlungsverweigerungen zu tun. Das heißt also Ärztinnen, die sagen, ich behandle dich nicht, weil du eben HIV hast oder weil du mich nicht über deine Infektion aufgeklärt hast. Das bekommen wir sehr häufig zu hören. Akten werden markiert oder Betten oder Zimmer im Krankenhaus, sei es mit einem roten Punkt oder mit einem großen HIV auf der Akte, so dass es jeder weiß, also eben so datenschutzrechtliche Schwierigkeiten in dem Zusammenhang und natürlich, was wir auch sehr häufig hören, sind übermäßige Hygienemaßnahmen. Also wenn es dann zur Behandlung kommt, dass dann irgendwie zwei Paar Handschuhe getragen werden, dass Menschen in ein Einzelzimmer gesteckt werden oder ganz klassisches Beispiel, Zahnärztinnen, die Menschen mit HIV immer den Randtermin geben, das heißt immer der letzte Termin des Tages, damit dann danach nochmal das gesamte Zimmer desinfiziert werden muss, was es eben eigentlich nicht müsste, denn die gängigen Hygienemaßnahmen reichen da vollkommen aus. Also das ist aber das, was eben für Menschen mit HIV natürlich dann aber eher nicht nur eine Diskriminierungssituation ist, sondern was eben auch im Gefühlsleben einfach wahnsinnig viel anstellt. Und das sind die Dinge, die wir häufig gespiegelt bekommen. Also eine HIV-positive Aktivistin hat das mal als Alltagserniedrigung bezeichnet. Also das ist genau das, was Menschen mit HIV dann in dem Zusammenhang empfinden. Und deswegen gibt es eben sehr viele, die nicht offen mit ihrer Infektion leben und da nicht selbstbewusst, selbstverständlich damit umgehen, sondern das eben verstecken und niemandem erzählen, was eben dann auch wiederum ja zu psychischen Problemen letztlich eben auch führt, wenn man permanent Angst haben muss, dass es jemand entdeckt oder wem erzähle ich das, wann erzähle ich das, was bekomme ich dann zu hören. Also das ist schwierig für Menschen mit HIV. Wir haben im September vergangenen Jahres schon einmal mit dir gesprochen über die Situation von queeren Menschen in Halle. Und bei eurem Fachtag im November, der jetzt war, hattet ihr auch einen Workshop zum Thema Rechtsruck. Wie hat sich die Situation in der Zwischenzeit nach deiner Beobachtung entwickelt, also seit dem vergangenen Jahr? Und welche Auswirkungen hat diese Entwicklung eigentlich auf eure Arbeit auch möglicherweise bei der AIDS-Hilfe Halle? Ja, die Auswirkungen spüren wir in zweifacher Hinsicht. Einerseits haben wir es natürlich mit Ratsuchenden, mit Klientinnen zu tun, die vor allem, wenn sie eben aus marginalisierten Bevölkerungsgruppen kommen, zum Beispiel aus dem queeren Bereich, dass sie im Alltag Ängste haben, Diskriminierung erleben und das eben sehr viel gehäufter als noch vor einigen Jahren. Also das ist spürbar. Und natürlich auch für uns in der AIDS-Hilfe als Mitarbeitende spürbar oder eben auch als queere Menschen. Ne? Also ich beispielsweise und mein Kollege Dennis, wir sind beide queer und wir spüren das natürlich in unserem Alltag massiv, dass es eben gesellschaftlichen Rechtsruck gibt aktuell. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Ängste, wie es mit unserer Finanzierung weitergeht. Wir hatten in erster Linie vom Land Sachsen-Anhalt finanziert. Im nächsten Jahr stehen Landtagswahlen an. Und die ersten Umfrageergebnisse lassen da ja Schlimmes befürchten. Das heißt, wenn es eben dann wirklich mit hohen Stimmengewinnen für die AfD letztlich ausgeht und danach sieht es ja eben aus, wissen wir jetzt nicht, wie es dann eben mittelfristig mit unserer Finanzierung weitergeht, ob die Beratungsstellenarbeit so weitergehen kann, wie wir sie jetzt gerade leisten. Und ob es die hallische AIDS-Hilfe mittelfristig dann noch geben wird, das sind natürlich Gedanken, die wir uns machen, die wir haben, wo wir natürlich auch im Team dann, also sowohl intern als auch in größeren Netzwerken natürlich auch über Strategien nachdenken und Szenarien entwerfen, wie wir uns verhalten, wenn eben bestimmte Situationen, Szenarien eben dann eintreten. Also das macht schon auf jeden Fall was mit uns, dass wir Angst haben, Stress haben, weil wir uns natürlich einfach ja permanent Gedanken darüber machen. Am 1. Dezember ist wieder Welt-AIDS-Tag oder war, falls unsere HörerInnen das Gespräch jetzt später nachhören sollten. Du hast mir im Vorgespräch davon erzählt, dass in diesem Jahr der Rollback zur HIV-Prävention durch die USA ein wichtiger Fokus ist. Und nach meinem Eindruck sieht es derzeit auch für die AIDS-Forschung in den USA nicht gerade sehr rosig aus, um es vielleicht auch mal ein bisschen euphemistisch zu formulieren. Mhm. Wie blickst du auf diese Entwicklung? Das ist natürlich eine richtig problematische Entwicklung und deswegen ist eben auch die diesjährige Kampagne der Deutschen AIDS-Hilfe, der Bundeszentrale und der Deutschen AIDS-Stiftung, die fokussiert genau dieses Thema gemeinsam, gerade jetzt. Das heißt, da geht es um die Solidarität mit Menschen mit HIV, mit AIDS, eben auch weltweit. Da haben wir immer so Claims mit, stell dir vor, beispielsweise, stell dir vor, die Welt ist von einer Pandemie bedroht und niemand tut etwas, niemand merkt es. Stell dir vor, du hast eine behandelbare Krankheit, aber du stirbst daran. Ne? Also das sind die Claims, die gemacht werden. Und das ist, glaube ich, auch wirklich das Gefühl, was wir als AIDS-Hilfen haben, als Vertretungen von Menschen mit HIV, dass natürlich weltweit eine ganz schwierige Situation werden wird, dass es deutlich mehr Menschen geben wird, die sich mit HIV infizieren, die an AIDS erkranken, die daran sterben. Und das ist natürlich dann auch ja eben politisch gemacht, denn eigentlich haben wir medizinisch alle Mittel, um die Pandemie eben auch schon zu beenden, AIDS zu beenden. Das war das, was wir als AIDS-Hilfen uns seit Jahren auf die Fahnen geschrieben haben. Ich glaube, das ist jetzt in weite Ferne gerückt, dieses Ziel. Was plant ihr in Halle zum diesjährigen Welt-AIDS-Tag? Also sonst hatten wir einen ganz großen Empfang zum Welt-AIDS-Tag, den haben wir in diesem Jahr nicht, weil wir eben unseren Fachtag hatten, mit dem wir unser Jubiläum gefeiert haben. Was wir in diesem Jahr allerdings geplant haben, ist eine Angebotserweiterung. Das heißt, zum einen haben wir unser, ich hatte es auch schon angesprochen, wir haben hier ein Testprojekt. Für gewöhnlich haben wir da nur auf HIV, auf Syphilis, auf Hepatitis C getestet und jetzt haben wir weitere Schnelltests im Angebot. Chlamydien, Tripper, Hepatitis A, das heißt, wir können im Grunde genommen fast den gesamten Blumenstrauß an sexuell übertragbaren Infektionen mittlerweile testen. Das kann man eben ab jetzt. Das heißt, jeder, der da einen Test möchte, der kann jederzeit auch gern zu uns kommen. Testergebnisse liegen dann sofort auch vor. Das heißt, man wartet eine halbe Stunde und dann weiß man, ob man sich da um etwas kümmern muss oder eben nicht. Und wir bieten auch von nun an Sexualberatung an. Ich hatte es ja schon gesagt, Angebotserweiterung, sexuelle Gesundheit. Das heißt, jeder, der eben über, sag ich mal, sexuelle Gesundheit im engeren Sinne, das heißt eben Infektion, Safer Sex und all das, wer da Beratungsgesprächsbedarf hat, der kann sich auch jederzeit an uns wenden. Da gibt es ein Erstgespräch, da wird dann ausgelotet, was denn eigentlich der Auftrag ist, wo es denn hingehen kann, wie viele Sitzungen dann stattfinden können. Da haben nämlich mein Kollege, meine Kollegin eben jetzt die Ausbildung beendet und da bin ich sehr froh, dass wir das eben von nun an auch als ein Angebot in der Beratungsstelle verankern können. Das heißt, wir haben jetzt keinen großen Tag geplant, sondern wir haben unser Alltagsgeschäft in dem Sinne erweitert. Das heißt, wir begehen das jetzt länger, würde ich sagen. Genau. Vielleicht ein kleiner Ausblick. Welche Wünsche und Vorstellungen hast du, habt ihr für eure Arbeit und die Situation Betroffener vielleicht für 2026? Ja, das ist natürlich mit der Situation verbunden, in der wir uns befinden. Das Beste wäre natürlich, dass sich politisch was tut, dass da zumindest dem Rechtsruck Einhalt geboten wird. Das wäre natürlich ein ganz, ganz großer Wunsch und damit verbunden natürlich auch einfach, dass unsere Angebote finanziert werden. Der Wunsch wäre natürlich immer besser finanziert werden, denn wir sind eine regionale AIDS-Hilfe, wir sind ein vierköpfiges Team für das gesamte südliche Sachsen-Anhalt. Das ist, das muss man so sagen, nicht machbar. Das heißt, da wäre deutlich mehr drin. Wir wissen natürlich, dass das politisch gerade nicht machbar ist. Insofern wäre es schon gut, wenn wir einfach so weiter finanziert werden, wie wir es aktuell werden. Mittelfristig wäre es aber natürlich wirklich gut, wenn auch noch weitere Teststellen, vor allem eben in Sachsen-Anhalt, geschaffen werden, sei es durch Zivilgesellschaft oder eben durch das öffentliche Gesundheitswesen. Denn wie gesagt, die hohe Dunkelziffer ist schon dramatisch und da kann man eben nur mit Testangeboten ran. Das heißt, davon sollten deutlich mehr in Sachsen-Anhalt existieren, als es aktuell der Fall ist. Vielleicht abschließend, mir ist so ein bisschen aufgefallen bei der Vorbereitung, dass sich so Medien, die sich mit der betroffenen Perspektive von Menschen mit HIV beschäftigen, dass mir da gar keine mehr einfallen, mir persönlich jetzt, außer eben die, die aus der Anfangszeit, so, also Philadelphia zum Beispiel, dieser Film. Hast du da vielleicht noch Film-, Buchempfehlungen oder sonstige Medienempfehlungen, wo du sagst, die stellen vielleicht ganz gut so eine betroffene Perspektive dar in der Jetztzeit? Mein Kollege Dennis Leutloff ist ja auch HIV-positiv und ist auch sehr lange in der Selbsthilfe organisiert und war jetzt auch schon zweimal Kampagnenmodel der bundesweiten Kampagne, auch in den letzten beiden Jahren und dann vor, jetzt muss ich überlegen, 10, 11, 12 Jahren mal. Und da gibt es einige auch Dokumentationen, die man auch auf YouTube findet über ihn oder eben auch Artikel. Das heißt, wenn man Dennis Leutloff googelt, sage ich mal, findet man einiges. Das heißt, da bekommt man eine Perspektive, wie Dennis mit seiner Infektion umgeht. Das ist auch Sportler beispielsweise, ne? Da sieht man auch, dass man mit HIV da wirklich überhaupt gar keine Einschränkungen hat und dass es im Grunde genommen ein völlig normales Leben ist. Ich denke, da findet sich auf jeden Fall allerhand Gutes, allerhand Brauchbares. Nichtsdestotrotz finde ich tatsächlich, dass auch so ein historischer Blick auch notwendig ist, um zu wissen, wo wir herkommen. Es muss jetzt nicht unbedingt Philadelphia sein. Es gibt ja auch durchaus Serien, sag jetzt mal zeitgenössische Serien, die sich eben mit der AIDS-Geschichte befassen. It's a Sin beispielsweise, das ist so eine Miniserie. Ich glaube, das waren 5 Folgen, die sich mit der AIDS-Krise in Großbritannien auseinandersetzt. Das kann ich sehr, sehr empfehlen, um so ein bisschen nachzufühlen, wie die Situation in der AIDS-Krise auch war und wie das eben vor allem für schwule, bisexuelle, queere Männer damals war, mit was für einer massiven Bedrohungssituation sie es zu tun hatten. Das kann ich empfehlen. Oder die Serie Pose, die jetzt auch schon ein bisschen älter ist, die sich auch mit der AIDS-Krise in den USA auseinandersetzt. 120 BPM ist ein französischer Film, der sich mit AIDS-Aktivismus auseinandersetzt. Also da gibt es einiges. Das heißt, jetzt aktuell habe ich so das Gefühl, wird gesellschaftlich, auch akademisch so die AIDS-Krise aufgearbeitet. Und das ist schön, das zu sehen. Gibt natürlich auch allerhand zu lesen. Da hätte ich jetzt auch noch ein paar Empfehlungen. Vielleicht gebe ich noch eine mit. Martin Dannecker, der große Sexualwissenschaftler, Impulsgeber der westdeutschen Schwulenbewegung, der hat vor einigen Jahren auch ein Sammelband mit seinen Texten zu HIV und AIDS rausgegeben, die ich wirklich nur empfehlen kann. Und da hat man auch so ein bisschen die Entwicklung, ne? Also weil da haben wir Texte aus den 80ern bis hin zu Texten von 2015 und da bekommt man auch so ein bisschen mit, was so die Diskussionen waren und was sich da verändert hat in den letzten Jahrzehnten. sagt Martin Thiele, Geschäftsführer der AIDS-Hilfe Halle. Wir sprachen unter anderem über 35 Jahre AIDS-Hilfe Halle, die Kampagne zum Welt-AIDS-Tag sowie die Diskriminierung Betroffener. Und einen großen Einfluss auf die gesellschaftlich gezeichneten Bilder von Betroffenen haben ja auch wir Medienschaffenden. Der mediale Rückblick mit Schwenk jetzt auf die Corona-Pandemie hat jedoch auch seine schwachen Momente, findet der Kommunikationswissenschaftler Jakob Moritz Eberl von der Universität Wien. Was genau er zu kritisieren hat, darüber erfahrt ihr hier gleich mehr. Zuerst jedoch noch einen Musikwunsch, den mir Martin Thiele gestern nach unserem Gespräch noch mit auf den Weg gegeben hat. The Communards mit For a Friend. Und der darin besungene Freund war Mark Ashton, der am 11. Februar 1987 an AIDS verstarb. Ashton war eine wichtige Figur in der britischen Schwulen- und Lesbenbewegung. Er gehörte unter anderem der Gruppe Lesbians and Gays Support the Minors an. Anders Tegnell war während der Pandemie bis 2022 Staatsepidemiologe der schwedischen Behörde für öffentliche Gesundheit. Er zeichnete sich mitverantwortlich für den sogenannten schwedischen Weg. Sogar der König des skandinavischen Landes bezeichnete diesen im Dezember 2020 als gescheitert. Ende Februar veröffentlichte Tegnell jetzt gemeinsam mit der Journalistin Fanny Hergestam das Buch »Der andere Weg«. Es folgten im deutschsprachigen Raum zahlreiche, größtenteils unkritische Beiträge und Interviews mit und über Tegnell. Das sagt zumindest der Kommunikationswissenschaftler Jakob Moritz Eberl von der Universität Wien. Eberls Forschungsschwerpunkt liegt auf den Themen Medien und Demokratie. Sein Hauptforschungsinteresse gilt den Einflüssen von Mediendiskursen und Medienbias auf öffentliche Meinung und politischem Verhalten. Seit 5 Jahren ist Jakob Moritz Eberl auch Mitglied des Austrian Corona Panel Project, ACPP. Im April habe ich mit ihm für die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax über die mediale Darstellung von Tegnell gesprochen. Zu Beginn wollte ich von ihm aber zuerst wissen, welche gesellschaftlichen Auswirkungen und Dynamiken der Covid-19-Pandemie in Österreich hat das Projekt ACPP aufgezeigt. Ja, also die letzten 5 Jahre haben wir dieses Projekt gehabt. Das war grundsätzlich ein Umfrageprojekt, also eine sogenannte Panelstudie, wo wir 35 Mal die österreichische Bevölkerung befragt haben, teilweise eben auch dieselben Personen befragt haben, wie es ihnen gerade in der Pandemie geht im weitesten Sinne. Also da ging es um die gesellschaftliche, die politischen und die wirtschaftlichen Dimensionen eben der Pandemie. Das Projekt ist mittlerweile offiziell beendet. Eigentlich auch die letzte Befragungswelle, die wir im Sommer 2023 dann gemacht haben, war auch zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon das Ende dieses Projekts. Was noch immer gemacht wird natürlich, ist, dass wir noch immer an weiteren wissenschaftlichen Publikationen aus dem Projekt arbeiten. Wir haben in Zusammenarbeit auch mit der Medizinischen Universität in Wien zur Impfskepsis viel geforscht. Also ich selber habe mich auch vor allem mit Verschwörungsmythen und ihrer Rolle im Bereich Impfskepsis auseinandergesetzt, auch mit der Kombination zwischen Populismus und Impfskepsis oder Populismus und dem Glaube an Verschwörungsmythen während der Covid-19-Pandemie. Also das waren quasi so vor allem auch meine Schwerpunkte. Wir haben uns de facto auch mit ganz vielen anderen Themen beschäftigt. Also ein sehr breites Spektrum Ihres Forschungsinteresses. Nach der diesjährigen Veröffentlichung seines gemeinsamen Buches mit Fanny Hergestam, Der andere Weg, Eigenverantwortung statt Zwang, wie Schwedens Chefepidemiologe die Pandemie zähmte, das ist das Buch des ehemaligen Staatsepidemiologen der schwedischen Behörde für öffentliche Gesundheit, Anders Tegnell. Und da war Herr Tegnell nach meinem Eindruck medial sehr stark präsent in den letzten Monaten, würde ich vielleicht sogar benennen. In der vergangenen Woche kam auch der Moderator Markus Lanz in seiner Sendung über die Pandemie nicht darum herum, ihn zu erwähnen. Wieso gibt es da aus Ihrer Sicht medial so eine, ich würde es nennen, Faszination mit einerseits auch der Person von Tegnell, andererseits aber auch den Maßnahmen, den Umgang von Schweden mit der Pandemie während der Pandemie? Fast alle größeren Medien, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, haben dieses neue Buch in irgendeiner Art und Weise aufgegriffen und viele sogar in Kombination mit Interviews mit Anders Tegnell. Ich sehe das Ganze als Teilaspekt von etwas, was ich den Pandemie-Revisionismus genannt habe. Was meine ich damit? Das ist quasi eine Art von rückblickender Umdeutung der Pandemie, wo dann zentrale Aspekte der damaligen Situation auch verdrängt oder umgedeutet werden. Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir so eine Art verzerrte Erinnerung haben, was die Pandemie betrifft, wo da gibt es Forschung zur kollektiven Erinnerung, wo es darum geht, dass Menschen eben dazu neigen, Krisenzeiten retrospektiv irgendwie zu vereinfachen oder sich selektiv an bestimmte Narrative zu klammern. Und die können dann eben entlang von politischen Linien entstehen oder durch Medienberichterstattung eben, die dann so Deutungsmuster, an die man sich dann klammert, verstärken. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass zunehmend Behauptungen wie die Maßnahmen während der Pandemie sowohl in Österreich als auch in Deutschland seien überzogen gewesen, die Bevölkerung hätte sie nicht unterstützt oder dass die Pandemie für die Mehrheit der Menschen kaum eine Bedrohung dargestellt hätte. Und gerade in diese Erzählungen, die grundsätzlich auch falsch bzw. widerlegbar sind, genau da muss man das Ganze einordnen. Ich kann ein paar österreichische Zahlen vielleicht in dem Kontext nennen. Wir haben eben die Pandemie die ganze Zeit begleitet mit Befragungen. Ein Großteil der österreichischen Bevölkerung hat die unterschiedlichen Maßnahmen immer unterstützt, definitiv während der Zeit. Und sogar jetzt im Nachhinein hat ein durchaus kritisches, pandemiekritisches und maßnahmenkritisches österreichisches Medium mit Verbindungen zu Servus TV, was vielleicht manchen ein Begriff sein kann, ein Privatmedium, Privatfernsehen, Kanal aus dem Red Bull-Konzern, haben auch jetzt noch rückblickend bei einer Befragung herausgefunden, dass die Leute jetzt auch noch immer sagen würden, dass die Maßnahmen gerechtfertigt wären. Und dennoch, wenn man diesen Pandemie-Revisionismus, der derzeit vor allem medial und teilweise auch bei eben Parteien eher des rechten Randes sehr stark gepusht wird, also quasi diese Erzählung sehr viel Platz einnimmt, gerade da ist auch diese Erzählung um Tegnell und den schwedischen Weg eigentlich sehr willkommen, wird gerne aufgegriffen. Weil worum geht es dabei? Da geht es um eine Romantisierung des viel zitierten schwedischen Weges, bei dem es darum geht, dass vermeintlich mit relativ wenig Maßnahmen ein viel größerer Schutz der Bevölkerung erreicht worden wäre. Nur das stimmt de facto einfach auch nicht. Sie haben es gerade angesprochen, dass Medien und Gesellschaft dabei eine Rolle spielen. Sicherlich auch noch andere Faktoren, aber mich interessieren gerade diese zwei, ich nenne es jetzt mal Aspekte. Wie kann man sich das vorstellen, so als Laie? Ist das eine einseitige Richtung? Geht das von Gesellschaft auf Medien, von Medien auf Gesellschaft? Ist das komplexer? Wie würden Sie das beschreiben? Es ist durchaus komplex. Also in der Wissenschaft haben wir selten einfache Zusammenhänge. Im medialen Kontext geht es vor allem darum, dass wenn jetzt nun so ein Buch veröffentlicht wird, und man muss ganz klar sagen, das ist ein populärwissenschaftliches Buch. Das heißt, da hat es keine wissenschaftlichen Kontrollmechanismen gegeben, wie diese sogenannten Peer-Review-Prozesse, wie es diese in Fachjournalen gibt, wo es einige Beiträge gibt, die sehr kritisch dem schwedischen Weg gegenüberstehen. Bei populärwissenschaftlichen Büchern, die passen sehr gut in die sogenannte Medienlogik. Also gerade dann, wenn jemand so medial sehr Sichtbares wie Tegnell so ein populärwissenschaftliches Buch veröffentlicht, hat das natürlich einen sogenannten Nachrichtenwert. Also dass Medien dann sehr interessiert daran sind, über diese zu berichten. Und gerade eben in diesem Narrativ des Pandemierevisionismus passt es sehr gut rein. Warum haben wir dieses Narrativ des Pandemierevisionismus überhaupt? Das hat was damit zu tun, dass jene Parteien, die sich während der Pandemie durchaus positiv gegenüber Maßnahmen, gegenüber dem Infektionsschutz ausgesprochen haben, nun seit 2023 in etwa dieses Thema überhaupt nicht mehr ansprechen. Das heißt, diesen positiven Diskurs gegenüber dem Infektionsschutz, den gibt es jetzt schon länger nicht mehr. Und was übrig bleibt, ist quasi, dass diese öffentliche Arena, die öffentliche Debatte zum Thema Covid, zum Thema Pandemie insgesamt, eigentlich komplett dem rechten Rand überlassen wurden. Das ist in Österreich dann die FPÖ und in Deutschland die AfD, die sich sehr stark auch in ihren letzten Wahlkämpfen auf Thematiken wie Wiedergutmachung fokussiert haben, wo quasi die Pandemie als eines der neuen Themen wie früher oder wie daneben noch immer die Migrationsfeindlichkeit aufgenommen wurde in deren allgemeinen Diskurs, wo es darum geht, gegen den gesellschaftlichen Konsens oder gegen die anderen Parteien aufzutreten. Ich würde noch einmal ganz kurz zu Tegnell zurückkommen, denn ein Punkt, den fände ich nochmal wichtig, da hinzugucken. Sie sprachen in dem Zusammenhang vom Pandemie-Revisionismus, von dem Begriff, den Sie erwähnt haben und auch definiert haben. Können Sie das so ein bisschen konkreter machen? Wie passt das auf die mediale Berichterstattung jetzt konkret zu Tegnell? Ja, natürlich. Also was sehr spannend zu beobachten war, also in den letzten Monaten in deutschen und österreichischen Medien, ist, dass Tegnell mit seinem Buch tatsächlich zu fast jedem österreichischen und deutschen Medium gekommen ist und dies auch wirklich aktiv mit Medieninterviews verbunden hat. Also es sind nicht nur Berichte gewesen, die über die Veröffentlichung des Buches berichtet haben, sondern eben auch immer direkt mit einem Interview kombiniert wurden, was für den Autor selber in dem Fall natürlich den Vorteil hat, dass er nochmal stärker den eigenen Teil der Erzählung betonen kann. Was außerdem auffällt in diesen Interviews, ist, dass es recht wenige kritische Nachfragen gibt. Und das ist doppelt bitter in der Hinsicht, dass das Buch ja selber, wie ich schon gemeint habe, eine populärwissenschaftliche Veröffentlichung ist und damit nicht etwaigen wissenschaftlichen Standards oder sowas entsprechen muss, sondern dass natürlich auch keine Faktenchecks oder Ähnliches dabei durchgeführt wurden. Und auch die journalistischen Beiträge dann dazu, wo diese Interviews auch Teil davon waren, auch da keine Faktenchecks gemacht wurden oder diese nicht mit Faktenchecks kombiniert wurden. Dadurch sind sehr viele Aussagen von Tegnell in diesen Interviews unhinterfragt stehen geblieben und damit hat Tegnell selber eben sehr aktiv zu diesem Narrativ des Pandemie-Revisionismus beigetragen, wo es eben darum geht, dass er seine Strategie, die auch bestätigt mit E-Mails, bestätigt mit eigenen Aussagen, mit das Ziel der Herdenimmunität verfolgt hat, also der Durchseuchung und Herdenimmunität, diese als die richtige, die beste Strategie kommuniziert hat, das einfach so wissenschaftlich nicht standhält. Wobei sich da die Frage bei mir anschließen würde, hat er das auch öffentlich kommuniziert, dass das ein Ziel sei, soweit ich weiß, also vielleicht korrigieren Sie mich da, gab es da interne Mails, die, glaube ich, aufgetaucht sind? Hat er das öffentlich jemals so kommuniziert? Öffentlich nicht genau mit diesen Worten, aber er hat öffentlich auch kommuniziert, dass es durchaus eine wichtige Strategie sein könnte, diese Herdenimmunität zu erreichen. Ein großer Teil dessen ist aber durch geleakte E-Mails an die Öffentlichkeit gelangt, die aber zu diesem Zeitpunkt, über den wir jetzt darüber sprechen, schon lange öffentlich waren. Also es wären alles Punkte gewesen, wo Journalistinnen jetzt bei der Veröffentlichung des Buches durchaus einhaken hätten können. Ich meine, ein anderer Teil dieser ganzen Debatte, der problematisch ist, ist, dass so getan wird, als könnte man den schwedischen Weg 1:1 mit Strategien in Deutschland oder Österreich vergleichen. Wissenschaftlich würde man das Ziel verfolgen, homogene Vergleiche, sogenannte homogene Vergleiche zu verfolgen oder auch nach einem Most Similar System Design vorzugehen. Was heißt das? Das heißt, dass man eigentlich, dass man weiß oder wissen sollte, dass man nicht jedes Land quasi austauschen kann und dann mit Vergleichen beginnen kann und einfach davon ausgehen kann, dass etwas, das in einem Land vermeintlich funktionieren würde oder vermeintlich funktioniert hätte, automatisch genauso in Österreich oder Deutschland auch. Sie sehen es nicht, aber ich setze das funktioniert gerade immer unter Anführungszeichen. Es geht mir grundsätzlich einmal darum, dieses Missverständnis, dass man eben nicht etwaige Länder 1:1 miteinander vergleichen kann. Also das ist grundsätzlich einmal falsch. Aber das ist das, was in diesen Interviews dann auch immer passiert und auch jetzt in den letzten Jahren, auch ohne Interviews mit Tegnell, eben als Teil dieses pandemierevisionistischen Narrativs immer wieder gemacht wurde. Wichtig ist eigentlich, wenn man sich den schwedischen Weg anschaut, dass man den Vergleich zu anderen skandinavischen Staaten macht, die ähnlich aufgebaut sind, was das Gesundheitssystem betrifft, was aber auch das Vertrauen in Wissenschaft betrifft, was die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung betrifft, was das Vertrauen in Politik insgesamt betrifft. Und da sehen wir eigentlich, dass Schweden zum Beispiel, also im Vergleich zu Finnland, Norwegen, Dänemark, schlechter abgeschnitten hat. Bei vielen dieser Kennzahlen, die relevant wären hier. Und auch da muss man ganz klar sagen, das ist durchaus auch ein journalistisches Versagen, dass dieses Verständnis dafür, dass man nicht einfach jedes Land miteinander vergleichen kann, dass dieses Verständnis dafür einfach inexistent zu sein scheint. Ich möchte damit aber auch die Journalistinnen nicht entschuldigen, dass sie das machen, weil dass man das nicht machen kann oder nicht machen sollte, sagen Vertreterinnen der Wissenschaft nun schon seit 3-4 Jahren. Also jeder Journalist oder jede Journalistin, die sich in dieser Covid-Pandemie mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wird irgendwann einmal zur Frage gekommen sein, wie kann man denn da Länder vergleichen? Und da wird Ihnen zu irgendeinem Zeitpunkt auf jeden Fall ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin gesagt haben, diese Vergleiche sind nicht valide. Abschließend, wir haben jetzt über den Pandemie-Revisionismus gesprochen, aber natürlich noch nicht über alle Dynamiken, die da dahinter stecken können aus wissenschaftlicher Sicht. Das müssen wir jetzt auch gar nicht machen, aber was mich so ein bisschen umtreibt, was immer wieder aufploppt, ist, okay, jetzt haben wir diesen Pandemie-Revisionismus, aber wie begegnet man dem jetzt? Also gibt es da Policy-Empfehlungen, beziehungsweise, um es zu übersetzen, Handlungsanleitungen, um damit umzugehen? Ich glaube, das ist extrem schwierig. Es gibt unterschiedliche Akteure, die hier eine Rolle spielen können. Also das ist einerseits eben die Wissenschaft, also einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich eben weiterhin zu diesen Themen äußern können und diese Analysen eben auch an die Öffentlichkeit bringen können. Das alleine wird allerdings nicht den großen Unterschied machen. Ich sehe durchaus auch die Verantwortlichkeit bei der Politik, die zu einem großen Teil eben das Spielfeld durchaus zerstörenden Kräften überlassen hat, in dem Fall eben der AfD in Deutschland oder der FPÖ in Österreich, die eben nicht an einem ehrlichen Diskurs zur pandemischen Vorbereitung interessiert sind. Aber andererseits sind hier durchaus eben auch Journalistinnen und Journalisten gefragt, von denen man wirklich erwarten muss, dass sie sich besser mit diesen Themen auseinandersetzen und ein Interview mit dem Chefepidemiologen Schwedens nicht als Feel-Good-Interview vorzubereiten haben. Das ist in Schweden eine hochpolitische Funktion. Der Chefepidemiologe hat quasi Entscheidungen auch fast im Alleingang entscheiden können. Also es ist eine viel höhere Kompetenzausübung, eine Kompetenz, die diese Person hatte, als das in Österreich oder in Deutschland der Fall war. Und damit ist er eigentlich auf einer selben Ebene wie Politiker und Politikerinnen. Und da würde man sich von eben auch Qualitätsjournalismus durchaus mehr erwarten, mehr Verständnis irgendwie erwarten, wie man sich für solche Interviews vorbereiten muss. Zum Beispiel, ich möchte nur ein Beispiel vielleicht gerade nochmal nennen, Tegnell tendiert dazu, von Abwägungen zu sprechen und von Warnungen vor Technokratie oder Follow-the-Science-Narrativen dass er warnt vor diesen. Tatsächlich war aber eben Schweden, gerade Schweden, auch eine Form von Gesundheitstechnokratie. Er als Chefepidemiologe hat viele der politischen Entscheidungen im Alleingang entschieden. Der große Unterschied nur ist, dass er quasi diese Herdenimmunität forciert hat, wo das andere Länder nicht gemacht haben. Was auch nicht diskutiert wird, ist, inwiefern Tegnell eben auch Österreich beraten hat, auch Großbritannien beraten hat und dort zum Beispiel zu einer Verzögerung der Lockdown-Maßnahmen beigetragen hat und damit höchstwahrscheinlich dazu beigetragen hat, dass es zu einer großen Zahl an vermeidbaren Todesfällen gerade in diesen Phasen gekommen ist. Und all das wird in diesen Interviews nicht angesprochen. Gerade auch der Punkt von Long-Covid wird in all diesen Interviews oftmals ausgeklammert. Und das sind Dinge, wo eigentlich Journalistinnen und Journalisten die größte Handlungsmacht hätten, weil sie die Personen sind, die die Interviews führen, sie die Personen sind, die sich da durchaus ausreichend darauf vorbereiten können und auch eigentlich die Verantwortung hätten, eben diese einzelnen Aussagen, die dann getätigt werden, auch in Form eines Faktenchecks zu überprüfen, entweder während des Interviews oder auch danach. Sagt der Kommunikationswissenschaftler Jakob Moritz Eber von der Universität Wien. Im April sprach ich mit ihm für die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax über Pandemierevisionismus am Beispiel des medialen Umgangs mit Schwedens ehemaligen Staatsepidemiologen Anders Tegnell. Und wenn euch das Thema interessiert, solltet ihr unbedingt bis zum Ende des Morgenmagazins der Freien Radios dranbleiben. Gegen 9.30 Uhr spreche ich hier live mit Frédéric Vallon und Paul Schubert, die einen Sammelband zum Thema aus linker Perspektive mit einigen prominenten AutorInnen herausgegeben haben. Aber dranbleiben lohnt sich auch so, denn in wenigen Minuten hört ihr hier die Premiere meines dreiteiligen Beitrags für die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax mit dem Titel Fantasie und Pandemie, das große Raunen bei Dreisat Nano. Hat die Wissenschaftssendung Nano Ende Juni den Schlüssel zur Herkunft von SARS-CoV-2 gefunden. Jetzt heißt es aber hier erst einmal F2020. Das meinten damals im Jahr 2020, zumindest im Jahr des Pandemiebeginns von Corona, die Sängerinnen von Avenue Beat. First I grabbed a beer, threw it up, said 2020 is my year. It slid, yeah. I honestly thought that that was true until I gave this mother like a month or two. This is getting kind of ridiculous at this point. Yo, my cat died in a global pandemic, took over my life, and I put out some music that nobody liked. So I got really sad and bored at the same time, and that's why I'm like low-key F2020. Still sad, still ain't got no money. I ain't got a watch up on my wrist, I just got something I gotta fix, yeah. Low-key F2020. I don't know about everybody else, but I think that I am kinda done. Can we just get to 2021, please? Low-key F2020, yeah. Oh, yeah. Hold up. Okay, that was a lie. The problems I got are honestly probably not that bad when I compare them to some y'all have. But I'm just stating the facts. This year is just whack. Emotionally, I am lonely and anxious and mad. And if you feel me on that, low key F2020. Still sad, still ain't got no money. I ain't got a watch up on my wrist. I just got something I gotta fix, yeah. Low key F2020. I don't know about everybody else, but I think that I am kinda done. Can we just get to 2021, please? Low key F2020. Yeah. Put your hands in the mother air if you kinda hate it. Ja, und es gab während der Pandemie natürlich nicht nur Weltuntergangsstimmung, sondern zum Teil, ohne das Ganze natürlich jetzt romantisieren zu wollen, auch so eine Art Zusammenschluss, würde ich das nennen, zumindest online, vieles war ja nur noch online möglich. Da gab es ganz viele Trends online bei TikTok zum Beispiel, in verschiedenen sozialen Medien, dass sich MusikerInnen zusammengetan haben und international dann ganz interessante auch Kollaborationen gemacht haben. Ein Beispiel dafür war zum Beispiel The Wellerman, der Song The Wellerman, der eine Zeit lang sehr trendy war. Once was a ship that put to sea, the name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, dipped down below my Billy Boys blow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. And to the side her pinned and fought her when she dived down low. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. I wanted to express my deepest gratitude for a specific group of people who we are all turning to in this time of fear and uncertainty. If you feel the same way, please join me in saying, thank God for the motherfucking nerds right now. Thank God for the motherfucking nerds. Thank God for the motherfucking nerds right now. Thank God for the motherfucking nerds. I'm not a very smart person. I don't know much, especially not about viruses or like science stuff. I mean, I like Cyrus the Virus from the movie Con Air, but that has nothing to do with viruses. It's just the character's name. I can barely pronounce epidemiology. How do you say it again? Epidemiology. I'm so happy that everybody isn't as dumb as me. You can't fight a pandemic with mediocre comedy. Without incredibly smart women and men, we'd all be screwed. From the bottom of my mouth, breathing hard, thank you to the doctors, the experts, the immunologists, microbiologists, and the epidemiologists. And all the other ists that I'm way too dumb to even know. All the years you spent studying this shit make you a hero. When your villain is a virus, you don't need Avengers. What you need are a ton of fucking educated nerds. Thank God for the motherfucking nerds right now. Thank God for the motherfucking nerds. Thank God for the motherfucking nerds right now. Thank God for the motherfucking nerds. We're so grateful that there are people. I'm Will Smith, and I will slap you if you do not listen to Radio Quarks 95.9. Ihr hört das Morgenmagazin der Freien Radios heute auf und von Radio Korax. Zu hören auch bei Radio Blau in Leipzig, bei Koloradio in Dresden, für ganz Sachsen online beim Rundfunkkombinat, auf Radio Swupfort in Frankfurt-Oder und natürlich auch auf Radio Unerhört Marburg. Am Mikro für euch heute Gunnar. Heute mit einem Spezialmorgenmagazin zum Thema Pandemien und wir bleiben bei der Corona-Pandemie, gehen aber ganz zurück auf Anfang. Fakten zum Zeitgeschehen liefern und in gesellschaftliche, kulturelle, wissenschaftliche und politische Kontexte einordnen und die Position von EntscheiderInnen dazu den Menschen näher bringen. So könnte die Aufgabe des etablierten Journalismus durchaus zusammengefasst werden. Doch seit der Corona-Pandemie scheint es mit den Fakten und dementsprechenden Kontexten teilweise deutlich schwieriger geworden zu sein. So auch bei der Frage nach der Herkunft von SARS-CoV-2. Obwohl die Diskussion innerhalb der Forschung weiterhin deutlich auf einen natürlichen Ursprung des Virus deutet, ging die Wissenschaftssendung Nano des öffentlich-rechtlichen Senders Dreisat Ende Juni in die entgegengesetzte Richtung und fragte sich und die Zuschauenden in einem Beitrag, ob Corona nicht doch aus dem Labor stammen könnte. Ein rund 11-minütiger Beitrag, dem ich für die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax eine monatelange Recherche widmete. Gespräche mit Experten sowie einem der Autoren des Beitrags von Nano führten mich auf eine Spurensuche zwischen Pandemie und Fantasie im großen Raunen. In der folgenden Stunde und etwas darüber hinaus hören wir hier den gesamten Beitrag dazu in drei Teilen. Im ersten Teil widmen wir uns unter anderem einem verstorbenen Wissenschaftler namens Luc Montagnier sowie zwei wissenschaftlichen Texten, die im Nano-Beitrag eine wichtige Rolle einnehmen. Und eines ist für mich nach all dem ganz sicher, die Redaktion von Nano hat sich mit diesem Beitrag nicht mit Ruhm bekleckert. Da wurde sehr unsauber gearbeitet, sehr einseitig gearbeitet. Sondern unsere Frage ist nur, was steht in diesem scheiß BND-Paper? Da stimmt was nicht, das Virus stammt aus einem Labor. Mein allgemeiner Eindruck war, dass das eigentlich keine Wissenschaftssendung ist. Also ich habe da wenig Wissenschaft gesehen, aber sehr viel Tendenzielles und Unwissenschaftliches. Aber eines ist ganz sicher, die Wissenschaft hat sich bei der Frage nicht mit Ruhm bekleckert. Allerdings sind bisher keinerlei Hinweise für einen natürlichen Ursprung aufgetaucht. Wo ist da das wissenschaftliche Gewicht? Denn ohne wissenschaftliche Auswertung sind wir im Bereich von Behauptungen. Wo ist das wissenschaftliche Gewicht? Im Vergleich zu anderen Themen wirkte es lange Zeit so, als ob die Frage nach dem Ursprung der Corona-Pandemie im deutschsprachigen Raum eine eher untergeordnete Rolle spielt. Recherchen von Zeit und Süddeutscher Zeitung vom 12. März führten dazu, dass das Thema plötzlich auch im deutschen Diskurs an Prominenz gewann. Demnach soll der Bundesnachrichtendienst, BND, der Auslandsgeheimdienst der Bundesrepublik, im Jahr 2020 Daten ausgewertet haben, die einen Laborursprung der Pandemie nahelegen sollen. Ein unter Verschluss gehaltener Bericht des BND soll mit einer Wahrscheinlichkeit von 80-95% von einem nicht natürlichen Ursprung der Pandemie ausgehen. Noch im März forderte das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags die Regierung dazu auf, die vorliegenden Erkenntnisse des BND zu veröffentlichen. Auch WissenschaftlerInnen, darunter auch der Virologe Christian Drosten, forderten eine Offenlegung der Rohdaten, um diese wissenschaftlich überprüfen zu können. Christian Drosten sagte dazu im März beim Sender NTV: Also wir bitten Sie auch darum, wie wir auch alle anderen solchen Dienste bitten, diese Daten, sagen wir mal, auf den Markt der Informationen zu bringen, damit Wissenschaftler das nach diesen Kautelen auswerten können, damit man sagt, diese Untersuchungen zum natürlichen Ursprung, die sind wissenschaftlich korrekt, die sind wissenschaftlich hinterfragt und angegriffen worden, haben diese Angriffe überlebt. So, was ist hier auf der anderen Seite? Wo ist da das wissenschaftliche Gewicht? Denn ohne wissenschaftliche Auswertung sind wir im Bereich von Behauptungen. Mitte April scheiterte dann der Axel Springer Verlag mit einer Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zur Freigabe der BND-Akten. Geschehen ist seitdem in Sachen Corona-Ursprung nichts. Anders sah das die Wissenschaftssendung Nano des öffentlich-rechtlichen Senders Dreisat. Am 30. Juni veröffentlichten dort die beiden Autoren René Kirschei und Thomas Hauer den Beitrag »Das laute Schweigen – kam die Pandemie doch aus dem Labor«. Also ich habe Wissenschaft nie so kompromittiert gesehen. Dafür weisen alle Indizien eher auf einen Laborunfall hin. Viele Bürger haben Fragen. Viele Bürger glauben, da stimmt was nicht. Das Virus stammt aus einem Labor. Wir haben ganz viele Indizien, die für eine Laborhypothese sprechen. Sogar dafür, dass das Virus möglicherweise absichtlich hergestellt wurde. Man muss einfach sagen, dass es, glaube ich, einfach naiv ist zu glauben, dass so eine Organisation wie die Virologie hier ihren eigenen Skandal objektiv aufarbeiten kann. Das hat vorher auch noch nie geklappt. Weder bei der katholischen Kirche noch bei VW noch bei sonst wem. Bereits der kurze Einspieler vor der Anmoderation des Beitrags hat es in sich. Die Indizien verdichten sich, dass SARS-CoV-2 keinen natürlichen Ursprung hatte, sondern hinter den Mauern eines Hochsicherheitslabors gebaut wurde. Später heißt es im Beitrag selbst: Besonders auffällig aber ist ein anderer Genabschnitt des Virus, die sogenannte Furin-Spaltstelle. Sie bewirkt, dass der Erreger perfekt in menschliche Zellen gelangt. Solche Furinspaltstellen gibt es bei diversen Viren. Nur in seiner näheren Verwandtschaft ist SARS-CoV-2 das einzige Virus mit einer Furinspaltstelle. Wurde sie in den Erreger eingebaut, um das Virus für Infektionen beim Menschen scharf zu machen? Friedemann Weber ist Direktor des Instituts für Virologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Mir gegenüber sagte er im Gespräch: Und wenn ein Virologe auf so ein Virus guckt, und so ist es uns auch gegangen, als klar wurde, dass SARS-CoV-2 eine Furinspaltstelle hat, dann wurde es uns schon ein bisschen anders. Denn das ist wirklich ein molekulares Aufrüsten in Richtung virulenter, also krankmachender. Und deswegen diese Diskussion drum. Und die Diskussion jetzt von Lab-Leakern, also die meinen, das Virus käme aus dem Labor, ist, dass halt behauptet wurde, wer da reingesetzt worden. Zum Beispiel Luc Montagnier hat das behauptet, weil er irgendeine Ähnlichkeit mit HIV-Sequenzen gefunden hatte. Aber das ist alles schon längst als Quatsch entlarvt worden. Aber gibt es nun wirklich kein Virus in der näheren Verwandtschaft von SARS-CoV-2 mit einer solchen Furinspaltstelle? Friedemann Weber meint dazu: Also zunächst mal ist natürlich das mit der näheren Verwandtschaft nicht weiter erklärt, denn da kommt es ein bisschen auf die eigene Sichtweise an, was man jetzt meint mit näherer Verwandtschaft. Und wenn man jetzt wirklich ganz nah bei den Sarbeco-Viren guckt, dann ist das richtig, da gibt es keine komplette Furinspaltstelle. Allerdings hat auch schon SARS-CoV-1, also das Virus von 2003, verschiedene sogenannte Varianten gehabt, die schon in Richtung Furinspaltstelle gegangen sind, also die da Mutationen aufgewiesen haben. Eine entsprechende Einordnung dazu findet man im Nano-Beitrag allerdings nicht. Darin kommt auch der Epidemiologe Alexander Kekulé zu Wort. Er sagt: Da gab es viele Argumente, unter anderem Luc Montagnier, ein ehemaliger Nobelpreisträger, den ich sehr schätze, den ich auch persönlich ganz gut kannte aus dem Institut Pasteur. Der hat ja immer gesagt, da wurde was manipuliert. Da gab es Hinweise in der Genetik des Virus, die darauf hingedeutet haben, dass manipuliert wurde. Ich sprach auch mit einem der Autoren des Beitrags, Thomas Hauer. Im Gespräch erzählte er mir davon, dass die Aussage von Kekulé gekürzt wurde. Im Ganzen soll Kekulé Folgendes gesagt haben, hier von der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax nachgesprochen: Da gab es viele Argumente, unter anderem Luc Montagnier, ein ehemaliger Nobelpreisträger, den ich sehr schätze und persönlich auch ganz gut kannte, aus dem Institut Pasteur. Der hat ja immer gesagt, da wurde was manipuliert. Da gab es Hinweise in der Genetik des Virus, die darauf hingedeutet haben, dass manipuliert wurde. Das habe ich mir sehr genau angesehen als Virologe und kann nur sagen, das sind nicht einmal starke Indizien. Alles, was da aufgezählt wurde, beweist nur, es könnte im Labor hergestellt worden sein, aber es ist kein Beleg dafür, dass es gemacht wurde. Friedemann Weber findet auch die Gesamtaussage Kekulés angesichts der wissenschaftlich widerlegten Hypothese von Montagnier nicht wesentlich besser. Damit kann man jetzt aber nichts anfangen. Ne? Also er sagt ja auch nicht, dass Montagnier im Prinzip wissenschaftlichen Blödsinn erzählt hat. Und das ist aber genau der Fall. Also schon rein statistisch gesehen. Man kann nicht so hingehen und sagen, ich nehme jetzt diese Sequenz, die ja sehr kurz ist, und hau die in die Datenbanken, die voll sind mit Sequenzen, und hab dann Treffer und sag, das ist der Beweis. Denn irgendwas passt da immer, weil das relativ kurze Sequenzen sind. Da ist allein schon von der Wahrscheinlichkeit her die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch. Davon gab es ja einige Ansätze, dass irgendjemand das partout beweisen wollte. Beitragsmacher Thomas Hauer konnte Montagniers Arbeit zum Laborursprung dagegen etwas abgewinnen. Ja, das ist eben verkürzt, das ist vielleicht mein Fehler. Ich wollte bloß, dass er sagt, das war ja der Erste, der Zweifel. Er sagte mich hinterher noch, also ich hielt jetzt von seinen Theorien nicht so viel. Das sagt er natürlich. Ich kannte den ganz gut, aber ne, so. Und bei Montagnier ist natürlich so, der hat auch einen Haufen Unsinn erzählt, ne, in seiner Forscherkarriere. Aber eben da, wo er sich auskennt, glaube ich, da wird er schon was gesehen haben. Weil er hat ja den HIV-Virus im Prinzip entdeckt und den Infektionsweg. Und er sagte ja zum Anfang, er findet Teile, also das HIV drin. Und dann überlegte er, ob der ursprüngliche der Anspruch war, dieses Virus zu konstruieren, ein Impfmittel wäre. Weil es gibt solche Überlegungen auch. Also wir bauen Erreger, die als Impfmittel funktionieren. Das war seine Prognose im Prinzip. Ob er jetzt damit recht hat oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Irgendwie. Im Frühjahr 2020 kamen bereits mehrere Faktenchecks, darunter von Korrektiv, The European Scientist sowie Health Feedback, zu dem Schluss: Montagniers Behauptung über die angeblichen Sequenzen des HIV-Virus im Genom von SARS-CoV-2 in Bezug auf eine vermeintlich künstliche Herstellung des Virus waren wissenschaftlich nicht zu bestätigen. Alexander Kekulé reagierte auf Nachfragen zu seiner Meinung bezüglich der wissenschaftlich widerlegten Hypothese von Montagnier bis Redaktionsschluss nicht. Doch im Nano-Beitrag geht es immer noch weiter mit vermeintlichen Indizien, die auf einen Laborursprung hinweisen sollen. Ein Verdacht führt zu dem SARS-Forscher Ralph Baric von der Universität North Carolina, der 2018 ein Patent zur künstlichen Veränderung des Corona-Spike-Proteins beantragte. Trotz des Verdachts erschien im März 2020 im Magazin Nature Medicine ein Artikel angesehener Virologen mit dem Titel »Der unmittelbare Ursprung von SARS-CoV-2«. Sie verorten den Ursprung des Virus klar in der Natur, obwohl nichts klar war. Denn die Virologen sind voller Zweifel. Das belegen E-Mails, die später in den USA freigeklagt werden. Ralph Baric beantragte sein Patent bereits im Jahr 2015. Im Jahr 2018 wurde dieses lediglich positiv beschieden. Bemerkenswerter als dieser noch vernachlässigbare Schnitzer ist allerdings, wie manipulativ der Beitrag von Nano das Paper »The Proximal Origin of SARS-CoV-2« vom März 2020 behandelt. Im Paper schließen die Wissenschaftler nämlich keinesfalls einen Laborursprung zu 100% aus, sondern lediglich eine genetische Manipulation des Virus und weisen außerdem darauf hin, dass das Aufkommen weiterer wissenschaftlicher Daten selbstverständlich eine Veränderung ihres Standpunkts bedeuten würde. Man kann die verwirrende und teils widersprüchlich wirkende sprachliche Darstellung dieser Aspekte in unterschiedlichen Teilen des Papers kritisieren, aber im Beitrag werden Widersprüche zur angegebenen eigenen Deutung des Papers nicht berücksichtigt, sondern verabsolutiert. Das setzt sich dann auch in der Auseinandersetzung mit später geleakten Mails der beteiligten Wissenschaftler fort. Eine Mail von Edward Holmes wird dabei folgendermaßen übersetzt. Es scheint von Anfang an für die Ausbreitung durch den Menschen präpariert worden zu sein. Es ist die Epidemiologie, die ich am beunruhigendsten finde. Im englischen Original, das sogar im Beitrag selbst eingeblendet wird, ist jedoch nicht die Rede von präpariert, sondern pre-adapted. Eine passende Übersetzung? Friedemann Weber findet... Nein, das ist einer dieser Fälle, wo man sagen muss, das ist hochgradig manipulativ. Pre-adapted bedeutet, dass ein Virus, das in der Wildnis vorkommt, aus reinem Zufall Eigenschaften hat, die es dazu ermächtigen, jenseits seines normalen Wirtsorganismus auch Menschen oder Tiere zu infizieren. Und das gibt's andauernd. Vogelgrippevirus ist auch pre-adapted, um Menschen zu infizieren. Nur so als Beispiel. Oder der Vorgänger der Masernviren war auch pre-adapted, um dann auf den Menschen zu springen und dort auch zu bleiben. Also das erlebt man andauernd. Oder man denke an Ebola-Virus, was ja auch kein menschliches Virus ist und trotzdem Eigenschaften hat, die es ihm ermöglichen, sich bei Menschen massiv auszubreiten, wie wir 2014 erlebt hatten. Also das so zu übersetzen, als ob das manipuliert worden wäre, das ist schon ein dicker Hund, muss ich sagen. Philipp Markolin ist ehemaliger Biomediziner. Bis vor einigen Jahren war er selbst auch noch offen für die Möglichkeit eines Laborursprungs von SARS-CoV-2. Mittlerweile hat er ein Buch zum Thema geschrieben, das er im Internet kostenlos zur Verfügung stellt. Lab Leak Fever, zu Deutsch das Laborfieber. Während seiner Recherchen zum Buch hat er mit verschiedenen internationalen WissenschaftlerInnen über den Ursprung von SARS-CoV-2 gesprochen und sagt Folgendes zu dieser Übersetzung. Aus dem Kontext, und das ist ja ein sehr langer Kontext, wenn man wirklich alle ihre privaten Nachrichten durchliest, das sind ja doch 40, 50 Seiten, ist es durchaus klar, dass er da nicht gemeint hat, ist diese Adaption künstlich hergestellt, und ich habe mit Edward Holmes öfters gesprochen, sondern er war einfach erstaunt, wie dieses Virus so schnell explodieren konnte und woher kam die Fähigkeit des Virus praktisch schon für den menschlichen Wirt geeignet zu sein. Das heißt aber nicht, dass das durch einen Labor erzeugt wird. Wir wissen für Transmission gar nicht, wie man in einem Labor das optimieren kann. Das ist mir so nebenbei gesagt. Das kann momentan niemand gut in der Wissenschaft, sondern einfach Transmission zum Beispiel durch Tierwirte, also aus der Fledermaus heraus, was ist da mit dem Virus passiert, dass es schon im Menschen sehr gut läuft. Und das war, glaube ich, der Hintergrund dieses, woher kommt diese Präadaption, dass es im Menschen schon sich sehr gut verteilen kann. Generell, so Weber und Markolin, würden die internen Zweifel der am Proximal Origin Paper beteiligten Wissenschaftler, die der Beitrag von Nano skandalisiert, eigentlich nur eines zeigen. Die Autoren waren eben nicht, wie auch im Beitrag insinuiert wird, Teil einer Verschwörung, sondern haben sich eben offen über alle Möglichkeiten und Bedenken ausgetauscht. Nachrichten der Wissenschaftler, in denen sich gegenteilige Behauptungen finden, etwa vom Proximal Origin Autor Andrew Rambeau, der natürliche Auslese als wahrscheinlichste Erklärung ansah, ohne jedoch komplett einen Laborursprung damals im Frühjahr 2020 zu verwerfen, werden im Beitrag nicht erwähnt. Auch eine Mail des Forschers Ian Lipkin, die in eine ähnliche Richtung argumentiert, wird vernachlässigt. Thomas Hauer äußerte sich folgendermaßen zur Übersetzung. Also ich würde sagen, das ist dann vielleicht eine schludrige Übersetzung irgendwo, aber ich habe das so wahrgenommen, also in dem Satz. Ne? Also ich kann in diesem Fach Englisch kann ich nicht sprechen, ne? Das ist voll klar irgendwie. Der Nanobeitrag schwenkt dann über zu einem Brief in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift The Lancet vom Februar 2020. Der sogenannte Lancet-Letter soll alternative Herkunftserklärungen zur Pandemie als Verschwörungserzählungen abgetan haben, so heißt es im Beitrag. Nicht beachtet und eingeordnet wird dabei der zeitliche Zusammenhang. Der Virologe Christian Drosten ordnete den im Februar 2020 veröffentlichten Brief beim Sender NTV im März unter anderem folgendermaßen ein. Was da drin steht, ist, wir möchten erstmal unsere Solidarität bekunden mit den Kolleginnen und Kollegen, die in den Krankenhäusern und Laboren im Moment, wohlgemerkt letzte Januarwoche, Wuhan im Lockdown, im Moment sich persönlich opfern für die Patienten, sich infizieren ohne Impfung, ohne Medikamente und dort kämpfen, während in Amerika, ging von amerikanischen Wissenschaftlern aus, die diese Note geschrieben haben, hier in Amerika sich gerade politische Kräfte formieren, die zum Teil einzelnen Personen in der Wissenschaft Dinge unterstellen, die ungeheuerlich sind, die einfach so schwere Vorwürfe sind, dass sie eine Person auch zerstören würden im amerikanischen System. In China kann man nicht beurteilen. Also im Vordergrund stand die Note, wir erklären unsere Solidarität, wir kennen diese Leute, sind auch nur Menschen. Zusätzlich stand da drin, wir möchten außerdem verurteilen, solche Verschwörungstheorien irgendwie zu verbreiten. Und zu der Zeit war der Begriff Verschwörungstheorie in allen amerikanischen Hauptmedien für genau das gleiche Phänomen verwendet. In Washington Post, New York Times. Dieser Brief hat da gar keinen Ton gesetzt. Der bestand schon längst. Wir haben uns da angeschlossen. Und dann haben wir gesagt, die meisten dieser Viren kommen nun mal aus der Natur. So, mehr haben wir dazu nicht gesagt. Doch der Genetiker Günther Theissen von der Friedrich-Schiller-Universität Jena sieht im Beitrag von Nano einen Zusammenhang zwischen Lancet-Brief und Proximal Origin Paper. Die Autoren vom Lancet-Brief und vom Proximal Origin Paper waren so eine Art von, ja, da fallen einem wirklich nur grenzwertige Begriffe ein. Seilschaft, so eine Art Wagenburg, die da gebildet wurde. Beutegreifergemeinschaft, ich weiß es nicht, ich kann das kaum positiv ausdrücken. Das war eine extrem interessengesteuerte Gruppe. Das Problem hierbei, auch auf Nachfrage konnte mir Theissen bis Redaktionsschluss nicht nachvollziehbar erklären, welcher enge Zusammenhang seiner Meinung nach zwischen den Unterzeichnenden des Briefs in The Lancet und den Wissenschaftlern von Proximal Origin besteht. Peter Dejek, der als einer der Hauptinitiatoren des Lancet-Letters gilt, sagte mir gegenüber im Gespräch dazu: The authors of the Proximal Origins paper were not working with. Die Autoren der Proximal Origin Studie arbeiteten weder mit mir noch mit unseren Kolleginnen zusammen. Soweit ich mich erinnere, waren sie auch nicht an dem von uns verfassten Lancet-Brief beteiligt. Tatsächlich waren sie sehr kritisch gegenüber unserer Forschung eingestellt. Wir konkurrierten mit diesen Personen und Organisationen um Fördermittel. Wir sprachen nicht regelmäßig mit ihnen. Sie kritisierten unsere Arbeit ziemlich stark, hauptsächlich, weil sie verärgert darüber waren, dass sie gut finanziert und unterstützt wurde. Ich glaube, es gab einen Leitartikel in einer der Nature-Zeitschriften, in dem die Autoren von Proximal Origin das Predict Project, an dem wir beteiligt waren, kritisierten. Und als die privaten Nachrichten vom Komitee veröffentlicht wurden, waren sie darin äußerst unhöflich mir gegenüber. Zu behaupten, wir hätten mit diesen Leuten eine Clique gebildet, ist schlichtweg falsch. Und es ist nachweislich falsch. Man sollte Dinge genauer recherchieren, bevor man solche Behauptungen vor laufender Kamera aufstellt. Ich meine, kommt schon, Leute, überprüft doch mal die Fakten. In der Tat kritisierten drei der Autoren des späteren Proximal Origin Papers das Predict-Projekt der EcoHealth Alliance unter der früheren Leitung von Dejek in einem Kommentar für die wissenschaftliche Fachzeitschrift Nature im Sommer 2018. In den privaten Nachrichten witzelten die Proximal Origin Autoren Robert Gary und Andrew Rambeau über Dejek und schlugen scherzhaft eine Comic-Darstellung von Dejek als verrückten Wissenschaftler vor. Und auch einige der Autoren des Proximal Origin Papers selbst haben sich auch nach der Veröffentlichung nie komplett gegen die Möglichkeit eines Laborursprungs ausgesprochen. Darauf angesprochen meint Beitragsco-Autor Thomas Hauer dann: Moment, es gibt einen Lipstick, Ivan Lipstick, glaube ich, ist das, der hat sich komplett distanziert dann von dem Paper und von den Leuten. Weder Philipp Markulin noch ich konnten diese Behauptung von Hauer bestätigen, dass Ian Lipkin sich nachträglich vom Paper oder seinen Co-Autoren im Zusammenhang mit dem Paper komplett distanziert habe. Auf Nachfrage dazu, woher er diese Information habe, damit ich sie nachprüfen könne, antwortete mir Thomas Hauer bis Redaktionsschluss nicht. Worauf Hauer sich hier beziehen könnte, ist unter anderem ein Artikel des BBC aus dem Jahr 2023, laut dem Lipkin Kritik geäußert haben soll, dass die vermeintliche Behauptung des wissenschaftlichen Papers, jedweden Laborursprung komplett auszuschließen, zu stark gewesen sei. Auf Anfrage dazu reagierte ein Lipkin bis Redaktionsschluss nicht. Kann man daraus, ohne mit Lipkin gesprochen zu haben, eine komplette Distanzierung vom gesamten Paper und dessen Autoren ableiten? Zumal im BBC-Beitrag erwähnt wird, dass Lipkin weiterhin den Kern des Proximal Origin Papers annimmt und eine genetische Manipulation des Virus ausschließt. Lipkin lehnt demnach weiterhin den grundlegenden Narrativ ab, den der Beitrag von Nano bedient, wie wir gleich sehen werden. Der erste Teil von Fantasie und Pandemie, das große Raunen bei Dreisat Nano. Im zweiten Teil, den wir hier gleich hören werden, geht es dann um vermeintliche wissenschaftliche Nachweise für eine genetische Manipulation von SARS-CoV-2, wissenschaftliche Kränkungen und eine vermeintliche finstere Verschwörung. Doch jetzt erst einmal kurz ausschnaufen, ausschütteln und upspacen mit C-418 und Phaedra 8. Thank you. das Morgenmagazin der Freien Radios. Kommt die Corona-Pandemie doch aus dem Labor? Das fragte sich die Wissenschaftssendung Nano des öffentlich-rechtlichen Senders Dreisat Ende Juni und will vermeintlich neue Indizien dafür gefunden haben. Seitdem recherchiere ich zum Thema und stelle euch heute zum ersten Mal im Freien Radio das Ergebnis vor. Den ersten Teil des Dreiteilers haben wir gerade gehört, in dem bereits einige Ungereimt und Fragwürdigkeiten zum Nano-Beitrag thematisiert wurden. Im zweiten Teil geht es nun um noch mehr vermeintliche Hinweise, darunter einem abgelehnten Antrag bei einer Forschungsbehörde des US-Militärs und vermeintlichen wissenschaftlichen Hinweisen auf eine genetische Manipulation von SARS-CoV-2. Ihr hört schon, es wird wild. Ich sprach darüber unter anderem mit dem Direktor für Virologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen, Friedemann Weber, dem ehemaligen Biomediziner und Buchautor Philipp Markolin, der für sein Buch Laborfieber mit zahlreichen WissenschaftlerInnen zur Herkunft von SARS-CoV-2 gesprochen hat, dem ehemaligen Leiter der EcoHealth Alliance aus den USA, dem britisch-amerikanischen Zoologen Peter Dejek, sowie dem Nano-Beitrags-Co-Autor Thomas Hauer. Fantasie und Pandemie, das große Raunen bei Dreisat Nano Teil 2. Was sind nun aber die angeblich neuen Indizien, die Nano für einen Laborursprung gefunden haben möchte? So richtig schlau wurde daraus keine der Personen, mit denen ich sprach. Stattdessen geht der Beitrag von Nano auf medial längst diskutierte Aspekte ein, die im wissenschaftlichen Diskurs als widerlegt gelten. So heißt es etwa: 2023 zeigt eine Studie des Bioingenieurs Valentin Bruttel im Detail, wie SARS-CoV-2 konstruiert wurde. Denn für den Genetikexperten liegen die Spuren dafür sichtbar im Genom des Erregers als ein Schnittstellenmuster. Die Studie, von der hier die Rede ist, wurde nicht im Jahr 2023, sondern bereits 2022 als Preprint veröffentlicht und stammt zudem nicht von Valentin Bruttel allein. Beteiligt daran waren auch die beiden US-amerikanischen Wissenschaftler Alex Washburn sowie Antonius van Dongen. Drei von Bruttels Kollegen aus der Würzburger Universitätsmedizin hatten öffentlich eine Kritik an der Methodik des Preprints erhoben. Auch der US-amerikanische Forscher Fuqing Wu stellte in einem peer-reviewten Paper im wissenschaftlichen Journal Environmental Research methodische Mängel der Arbeit fest. Eine wirkliche Beschäftigung mit dieser Kritik am Preprint von Bruttel und Kollegen findet im Beitrag allerdings so gut wie keinen Platz. Thomas Hauer erklärt die weitgehende Aussparung dieser Kritik folgendermaßen: Weil ich mit 12 Minuten extrem lang war. Das war einfach nicht drin, weil die Diskussion gab es auch in der Redaktion. Aber dann hieß es auch, wir haben gar keinen Platz dafür, wir zeigen jetzt mal bloß die Dokumente, was gerade diskutiert wird. Auf Nachfrage zur Darstellung von Thomas Hauer antwortete mir die Redaktion von Nano lediglich mit, Zitat, das ist nicht korrekt, Zitat Ende. Doch die Kritik an Valentin Bruttel ist hier noch längst nicht am Ende angekommen. Am 29. April 2024 stellte er auf der Informationsfreiheitsplattform Frag den Staat eine Anfrage an die Julius-Maximilians-Universität Würzburg und forderte die Veröffentlichung sämtlicher Mails der Kollegen, die ihn zuvor öffentlich kritisiert hatten, aus dem Zeitraum Oktober bis Dezember 2022, sofern sie bestimmte Stichworte enthielten, die mit seinem gemeinsamen Preprint zusammenhingen. Die Universität Würzburg lehnte dies ab. Auf Nachfrage zu den Vorgängen und der Präsenz Bruttels in der Sendung bei Dreisat antwortete mir ein Vertreter der Pressestelle des Universitätsklinikums Würzburg schriftlich: Die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit hat für die Universitätsmedizin Würzburg einen hohen Wert. Im Rahmen dieser Freiheit muss hingenommen werden, dass auch Auffassungen vertreten werden, die Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion sind. Dr. Valentin Bruttel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Frauenklinik des Universitätsklinikums Würzburg. Seine Arbeiten zum Thema Corona sind nicht eingebunden in die Forschungstätigkeit der Universitätsmedizin Würzburg. Seine mediale Präsenz erfolgt nicht im Rahmen seiner Dienstaufgabe am Universitätsklinikum Würzburg, sondern in privater Funktion. Daher werden wir hierzu auch keine Stellungnahme abgeben. Friedemann Weber kommentiert das Vorgehen Bruttels gegenüber seinen Kollegen mit der Frag den Staat-Anfrage unter anderem folgendermaßen: Ich weiß nicht genau, was er damit bezweckt, außer denen so ein bisschen noch die Hölle heiß zu machen. Ist Bruttels Umgang mit Kollegen in der Wissenschaft üblich? David Gorski ist chirurgischer Onkologe und Professor für Chirurgie an der Wayne State University School of Medicine in den USA. Er beschäftigt sich als Chefredakteur der Website Science-Based Medicine viel mit medizinischen Falsch- und Fehlinformationen sowie Verschwörungserzählungen. Im Vorfeld unseres Gesprächs wusste er lediglich, ohne den Beitrag gesehen zu haben, dass wir uns über die sogenannte Laborhypothese unterhalten wollen. Ohne dass ich ihm erklärte, um welche Arbeit es geht, wollte ich wissen, wie würde es ihm gehen, wenn er ein Preprint veröffentlicht hätte und Kollegen es danach öffentlich kritisieren. Well, that's not very good, obviously. Nun ja, das ist offensichtlich nicht gut. Jemand mit etwas Demut würde vielleicht sagen, vielleicht sind wir hier auf dem Holzweg. Denn es muss schon ziemlich schlimm sein, wenn die Kollegen so einen Brief schreiben. Aber so sehen sie das nicht. Sie denken eher, sie würden unterdrückt, gecancelt oder zum Schweigen gebracht. So sieht es der Verschwörungstheoretiker. Der Wissenschaftler hingegen denkt vielleicht, puh, wo habe ich nur so einen Fehler gemacht, dass sie so reagieren? Where did I go so wrong that they're like, you know? Ohne dass ich gegenüber Gorski den Namen von Bruttel oder seinen am Preprint beteiligten Kollegen erwähnte, sagte er zum beschriebenen Umgang von Bruttel mit seinen Kollegen am Universitätsklinikum Würzburg. That sounds like retaliation, obviously. Das klingt ganz klar nach Vergeltung. Das ist so, als ob man sagen würde, ich werde es ihnen heimzahlen oder ich werde etwas finden, womit ich sie schlecht aussehen lasse und ihre Kritik dadurch weniger glaubwürdig erscheinen lassen kann. Friedemann Weber hat sich die Anfrage von Bruttel bei Frag den Staat angesehen. Er sagt, ich sehe jetzt kein Argument wirklich. Er sagt nur, die hätten keine Belege gebracht für die Behauptung. Da hätte man natürlich schon gern gewusst, was er jetzt genau meint. Aber was war dieses signifikante Ergebnis, das laut Valentin Bruttel von seinen Würzburger Kollegen ignoriert wurde? Auf Nachfrage antwortete er mir via Mail dazu unter anderem, wir haben untersucht, ob Erkennungssequenzen von vom Wuhan-Institut für Virologie zuvor verwendeten Genscheren mehr Mutationen aufweisen als der Rest des Genoms. Dies war klar der Fall und die Chance, dass diese Häufung natürlich auftrat, lag bei unserer Berechnung bei unter 1 zu einer Million. Diese Analyse wurde inzwischen unabhängig reproduziert. Dieses zentrale Ergebnis wurde unter anderem in der wissenschaftlichen Stellungnahme der Virologen, Mikrobiologen meiner Uni sowie komplett ignoriert. Ich vermute, dass kein deutschsprachiger Virologe, mit dem Sie sich über meinen Preprint unterhalten, von sich aus dieses zentrale Ergebnis überhaupt erwähnen wird. Bruttel verweist in seiner Antwort auf eine vermeintlich unabhängige Reproduktion und verlinkt dazu auf einen Account auf der Plattform X. Der anonyme Nutzer namens Guy Gadbois zeigt eine Abbildung unbekannter Herkunft, die Bruttel als Bestätigung heranzieht. Doch woher kommt diese? Wie sich herausstellt, hat die anonyme Person Guy Gadbois einen Text verfasst, der noch nicht einmal als Preprint eingereicht wurde, mit dem Titel Hotspots of Silent Mutation in BSAI, BSMBI Sites in the SARS-CoV-2 Genome. Allein, dass der Text in seiner Konklusion endet mit, Zitat, die Schlussfolgerung bleibt dem Leser als Übung überlassen, Zitat Ende, sollte stutzig machen. Eine unabhängige wissenschaftliche Überprüfung sieht anders aus. Bruttel bestätigte auf Nachfrage, dass der Text nicht publiziert sei und schob dies auf eine vermeintliche Verschwörung von WissenschaftlerInnen und Offiziellen im Bereich öffentliche Gesundheit in den Vereinigten Staaten. Klare Belege dafür, dass sein gemeinsames Preprint oder der nicht einmal als Preprint veröffentlichte Text von Guy Gadbois aufgrund einer Verschwörung abgelehnt wurden, lieferte Bruttel nicht. Im Nano-Beitrag heißt es zum nicht in einem Journal mit wissenschaftlich anerkannten Peer-Review-Verfahren veröffentlichten Preprint von Bruttel et al. Aber die Studie von Bruttel und seiner zwei Kollegen wurde von keinem Wissenschaftsjournal angenommen. Die Antwort der Redaktionen fiel denkbar einfach aus. Bei uns war die Antwort ganz klar, wir lassen es nicht zum Begutachtungsprozess zu. Ja, wir wollen damit nichts zu tun haben. Sagt Valentin Bruttel. Nur werden im Beitrag nicht die Widersprüche in der Darstellung Bruttels erwähnt. Ein Co-Chefredakteur einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift, die das Paper zur Veröffentlichung ablehnte, antwortete Bruttel und seinen Kollegen damals nämlich ebenfalls schriftlich: Meine persönliche Sorge ist, dass die Arbeit zu spekulativ ist und die wichtigsten Schlussfolgerungen nicht durch robuste phylogenetische Analysen gestützt werden. Leider haben wir einen Punkt erreicht, an dem wir akzeptieren müssen, dass wir keine hochqualitativen öffentlichen Gutachten ihrer Arbeiten anbieten können. Valentin Bruttel sprach mir gegenüber von einem vermeintlich vertuschten Gutachten im Zusammenhang mit seiner Einreichung beim entsprechenden Journal. Dieses eine Gutachten ist tatsächlich voll des Lobes, Das Problem, dieses Gutachten widerspricht eben nicht der Darstellung des Co-Chefredakteurs. Der wissenschaftliche Begutachtungsprozess bei Forschungsarbeiten, auch beim fraglichen Journal, beruht eben nicht auf Einzelgutachten. Puttel scheint auch der Kern der Kritik nicht völlig einleuchtend zu sein. Er schrieb mir: Ich hielt dies für ein unwichtiges, extrem schwaches, konstruiertes Gegenargument. Können Sie erklären, welche phylogenetischen Analysen hier genau gemeint sein könnten? Der damalige Co-Chefredakteur antwortete mir auf Nachfrage dazu: Das Problem war eben, dass es keine phylogenetischen Analysen gab. Phylogenetische Analysen sind aber wichtig, um zu zeigen, dass die Sequenzänderung nicht mit der Geschwindigkeit natürlicher Evolution, die man durch phylogenetische Analysen der gesamten Genomsequenz des Virus misst, vereinbar sind. Ob Herr Bruttel sich ignorant gibt oder nichts von Evolution versteht, weiß ich nicht. Leider lernen Studierende der Molekularbiologie heute nicht mehr die Grundlagen der modernen Evolutionstheorie. Zumindest hat Herr Bruttel in diesem Bereich bislang nicht publiziert und ist daher nicht nachweislich qualifiziert, Aussagen zu treffen, ob eine Virusvariante durch natürliche Evolution oder nicht durch natürliche Evolution entstehen konnte. Wissenschaftlich hoch angesehene Journals wie Science oder Nature lehnten Bruttels gemeinsames Preprint ebenfalls ab, so dieser gegenüber der Berliner Zeitung im April dieses Jahres. Für Valentin Bruttel Beleg für eine groß angelegte Verschwörung gegen ihn und seine beiden Kollegen. Und auch Nano wittert die große Verschwörung. Ein von der DARPA, der wissenschaftlichen Behörde des Pentagon, veröffentlichter Forschungsantrag von 2018 gibt Bruttel recht. Darin steht bis ins Detail eine komplette Bauanleitung des SARS-CoV-2-Virus. Auf Bestelllisten fanden sich sogar genau die Enzyme, die Bruttel beschrieben hatte, zur Konstruktion eines künstlichen Virus. Gemeint ist damit der Antrag mit dem Namen Diffuse, der schließlich nicht zur Förderung durch die DARPA vorgeschlagen wurde. Friedemann Weber hat starke Zweifel daran, dass im Diffuse-Antrag wirklich eine komplette Bauanleitung von SARS-CoV-2 zu finden ist. Man kannte das Virus ja noch gar nicht. Also das würde ich gerne mal sehen und würde gerne wissen, wie jemand auf so eine harte Interpretation kommt. Das Wording ist ja tatsächlich komplette Bauanleitung des SARS-Coronavirus 2. Das bedeutet, Nukleotid für Nukleotid muss es genau dieses Virus sein, was dann später in Wuhan ausgebrochen ist. Eine vermeintliche Bauanleitung im DARPA-Antrag sieht Friedemann Weber also nicht. Doch Nano sieht hier natürlich mehr. Der Antrag wurde 2018 von Peter Daszak eingereicht, in Zusammenarbeit mit Ralph Baric, dem Patentinhaber für die Manipulation des Spike-Proteins. Das Pentagon lehnte aus Sicherheitsbedenken eine Finanzierung ab. Aber Daszak holte sich Geld von Anthony Fauci vom National Institute of Health, dem späteren obersten Corona-Berater der US-Regierung. Peter Daszak, ehemaliger Vorsitzender der EcoHealth Alliance, der den damaligen Antrag bei der DARPA stellte, sagte mir gegenüber dazu: Zu behaupten, wir hätten uns, weil der DARPA-Antrag abgelehnt wurde, an das Nationale Institut für Gesundheit, NIH, gewandt, ist falsch. Es ist absurd zu sagen, der DARPA-Antrag sei ein Plan zur Entwicklung von SARS-CoV-2 gewesen. Und zu behaupten, Fauci hätte das dann heimlich finanziert, ist absurd. All das ist öffentlich. Wenn man eine Förderung vom NIH erhält, wird das Dokument öffentlich zugänglich und man kann die Details einsehen. Der DARPA-Antrag war nur deshalb nicht öffentlich, weil er abgelehnt wurde. Und damit war die Sache erledigt. Weder Valentin Bruttel noch der am Beitrag beteiligte Autor Thomas Hauer konnten mir auf Nachfrage Quellen liefern, die nachweisen, dass die EcoHealth Alliance nach der Ablehnung des DARPA-Antrags Geld vom National Institute of Health für identische Forschung erhielt. Peter Daszak sagt dazu: Also, es ist einfach nur lächerlich. Lest euch doch mal den Antrag durch. Er ist jetzt öffentlich, weil er geleakt wurde. Nein, die Förderung ist eindeutig. Ziel und Zweck der Förderung ist es, das Risiko von Coronaviren in Fledermäusen zu verstehen und etwas dagegen zu unternehmen. Ich finde, das ist ein erstrebenswertes Ziel. Letztendlich hatten wir eine Pandemie mit so einem Virus. Diese albernen, aufgebauschten, finsteren Verschwörungstheorien tragen nicht zu unserer Sicherheit auf diesem Planeten bei. Und wir laufen Gefahr, dass ein weiteres Coronavirus auftaucht. Wir haben demnächst Forschungsergebnisse zu einer anderen Gruppe von Coronaviren in Fledermäusen, die ein hohes Risiko für eine Ausbreitung in Südostasien und China birgt. Und was tun wir dagegen? Nichts. Wir stellen die Forschung ein. Nothing. We're shutting down research. Zudem wird von den Autoren des Beitrags impliziert, dass die DARPA den Antrag allein aufgrund von Sicherheitsbedenken ablehnte, obwohl beiden das vollständige Schreiben wohl vorlag, laut dem wohl an erster Stelle noch ganz andere Bedenken bei der Entscheidung zur Weiterempfehlung eine Rolle spielten. Peter Dezsik dazu: Wenn sie wirklich Bedenken hatten, dass das gesamte Arbeitsprogramm gefährlich und unsicher sei, warum kamen sie dann nach Beginn der Pandemie auf uns zu und versuchten, einen Teil davon zu finanzieren? Ich meine, ich habe die E-Mails. Sie schrieben uns, wir sind daran interessiert, dort anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben und wollen einige der verschiedenen Ziele des Förderprogramms finanzieren. Jetzt, da uns klar ist, dass die Pandemie begonnen hat. Ich sehe also nichts Ungewöhnliches daran. Ich denke, die Interpretationen der Leute sind schlichtweg falsch. Mails, die mir Peter Dezsik vorlegte, plausibilisieren den Vorgang und ziehen durchaus in Zweifel, ob Sicherheitsbedenken die ausschlaggebenden Gründe für die Ablehnung waren. Friedemann Weber kritisiert unabhängig von der Diskussion um den DARPA-Antrag unter anderem an der Arbeit von Brodtl et al. Wenn ich jetzt bei SARS-CoV-2 gucke und die Argumentation von Herrn Brodtl mit den Schnittstellen, die angeblich noch drin geblieben sind und Überreste des Bastelns sind, dann sieht man, dass das total unregelmäßig ist. Da sind mal große und mal kleine Fragmente dabei. Und ein Fragment ist sogar unter 1000 Nukleotiden. Also das ist absolut minimal und sitzt an einer Stelle im Genom, wo es null Sinn macht, dass man vielleicht dieses Stückchen leicht austauschen möchte oder irgendwas, sondern das sitzt mitten in einem Gen drin. Valentin Brodtl entgegnete mir gegenüber dazu schriftlich: Wenn der Plan gewesen wäre, nur ein einziges Virus zu generieren, hätte man die Schnittstellen auch verschwinden lassen und die Segmente fast komplett gleichmäßig gestalten können. Wie Ihnen aber wahrscheinlich alle Virologen verschwiegen haben, war der Plan im Diffuse-Antrag nicht, nur ein Virus zu generieren, sondern sehr viele Rezeptor-Bindedomänen und Furin-Spaltstellen-Varianten von Fledermaus-Coronaviren zu generieren, wofür es extrem sinnvoll ist, die Schnittstellen im Genom zu lassen. Dies bedingt eine nicht ganz gleichmäßige Verteilung der Segmente. Außerdem meinte Valentin Brodtl: Es gibt ca. 600 kommerziell verfügbare Restriktionsenzyme. Wir haben die Nutzung von zweien postuliert. Laut Friedemann Weber werfen diese Antworten Brodtls wieder zahlreiche weitere Fragen auf. Weber zufolge gäbe es nicht ca. 600 kommerzielle, sondern lediglich etwa 50 kommerziell verfügbare Restriktionsenzyme vom Typ 2S. Weber kritisierte schriftlich zudem später: Die Verteilung der Schnittstellen macht auch dann keinen Sinn, wenn man viele verschiedene Viren generieren will. Weder die Rezeptor-Bindedomäne noch die Furin-Spaltstelle sind von den von ihm markierten Schnittstellen flankiert. Für einen Austausch interessanter Stellen taugen die schlicht nicht. Peter Dezsik sagt zu Valentin Brodtl und der Dezsik selbst im Beitrag von Nano zu teilwerdenden Rolle: Er spricht in der Sendung auch davon, dass er seinen Artikel nicht veröffentlichen kann. Ich weiß aus Erfahrung, dass man verbittert und wütend ist, wenn ein Artikel abgelehnt wird. So geht es den meisten WissenschaftlerInnen. Ich bin sicher, er ist sehr verbittert und wütend, dass die Gutachterin seinen Artikel begutachtet und für unbrauchbar befunden haben. Aber sehen Sie, das heißt nicht, dass ich Teil einer Clique von WissenschaftlerInnen bin, mit denen ich gar nicht spreche. Dass Brodtl und seine Kollegen also recht hätten, wie im Beitrag behauptet, aufgrund des bereits vor längerer Zeit veröffentlichten Antrags der EcoHealth Alliance bei der DARPA, konnte ich aufgrund der vorhandenen Quellen und Faktenlage nicht bestätigen. Inwiefern nun also der Einsatz der Enzyme und der abgelehnte DARPA-Antrag nun die Hypothesen ihres Preprints wissenschaftlich untermauern sollen, bleibt damit nicht nur offen, sondern wird klar von Fakten widersprochen, die im Beitrag von Nano nicht zur Sprache kommen. Statt wissenschaftlich gesicherter und peer-reviewter Forschung geht es im Beitrag von Nano weiter mit Verschwörungsnarrativen. Da heißt es dann: Was wirklich in Wuhan geschah, bleibt weiterhin Spekulation. Aber eine Verbindung scheint es zu geben. Als einzige westliche Virologin im dortigen Hochsicherheitslabor forschte die Australierin Danielle Anderson. Nach eigenen Angaben an Ebola-Viren. Aber die meisten ihrer Veröffentlichungen handeln von SARS-Viren. Im November 2019, kurz vor dem Ausbruch der Pandemie, verschwindet sie aus Wuhan. Fakt ist, ihr Name taucht auch in dem DARPA-Antrag als leitende Forschungsmanagerin auf. Als Eindruck könnte hier unter anderem hängen bleiben, dass Anderson aus ihrer Forschung an SARS-CoV-1, dem Vorgänger von SARS-CoV-2, ein Geheimnis machte. ZuschauerInnen könnten hier ebenfalls mitnehmen, Anderson war direkt mitverantwortlich für den Tod von Millionen von Menschen und verschweigt dies nun. Doch die Fakten widersprechen auch hier erneut der Darstellung. Die Forscherin hat eine eigene Präsenz auf der öffentlichen Internetseite ResearchGate, auf der alle ihre Publikationen einsehbar sind. Korrekt ist auch nicht, dass die meisten ihrer Publikationen von SARS-Viren handelten. Eine eigene Auswertung von mir anhand von Andersons Veröffentlichungen bei ResearchGate und einem Abgleich mit ihren angegebenen Veröffentlichungen auf der wissenschaftlichen Datenbank PubMed ergaben, dass Anderson im ungefähren Zeitraum ihrer Beschäftigung in Wuhan zwischen 2017 bis Ende 2019 ebenso häufig zu Zika- und MERS-Viren veröffentlichte wie zu SARS-CoV-1. Eine unzureichende Recherche oder gar manipulative Absicht will Hauer im Gespräch mit mir nicht erkennen. Er verweist lediglich auf ein Gespräch der Nachrichtenseite Bloomberg mit Anderson im Sommer 2021 und gibt ihr die Verantwortung dafür, ihre entsprechende Forschung darin nicht genannt zu haben. Das ist natürlich in ihrer Aussage, ich habe das und das gemacht dort, hätte sie ja sagen können, also ich habe ja auch an SARS-Viren geforscht, aber ich habe nichts beobachtet, was da passiert sein könnte. Zur Erinnerung, Anderson hat eine öffentlich einsehbare Seite zu ihren Publikationen, aus der ihre Forschung an SARS-CoV-1 hervorgeht. Zudem spricht sie auch bei Bloomberg nicht nur von ihrer Forschung an Ebola-Viren, sondern auch von Nipah-Viren. Letzteres räumt Hauer auch ein. Eigentlich hat sie an Viren geforscht, die in Fledermäusen eigentlich das Reservoir da sind. Und das ist Nipah und ist Ebola natürlich auch. Ne? Aber die Frage bleibt ja weiter, dass ich dieses Diffuse-Paper habe. Und da steht sie schon, während sie auch in Wuhan ist, als leitende Forschungsmanagerin drin. Und das ist das Einzige, was ich zeige. Also muss ich sagen, okay, Frage. Ne? Und sie wird natürlich nie, egal was passiert ist, nie sagen, ich war dabei, ich habe es gemacht. Die Antwort wird immer heißen, ich weiß es nicht, ich habe nichts beobachtet. Mehr kannst du aber nicht machen. Ich kann ja nicht dieses Diffuse-Paper zeigen irgendwie und da steht ihr Name einfach drin. Und die sind natürlich verbandelt, das ist eine Forschungscommunity. Zur Erinnerung, der Diffuse-Antrag wurde nie weiterfinanziert oder weitergeführt. Warum Hauer und sein Kollege die öffentlich einsehbare Forschung von Anderson zu SARS-CoV-1 im Beitrag nicht erwähnt, bleibt unklar. Fänden Sie es nicht trotzdem fair, sie anzufragen? War in dem Moment nicht so, also... Das Gespräch mit Peter Dejek zeigt, warum sich eine Anfrage bei den vermeintlichen VerschwörerInnen eventuell lohnen könnte. Auch wenn Dejek einer Anfrage an Anderson wenig Erfolgsaussichten einräumt. Er erklärt, dass Anderson später schlicht eine neue Stelle in Singapur unter Leitung des Forschers Linfa Wang angetreten habe. Meines Wissens hat sie eine Stelle bei Linfa in Singapur angenommen. Im Video wird behauptet, sie sei aus Wuhan verschwunden. Nein, sie hat eine andere Stelle angenommen. Man sollte keine Geschichte erfinden, wo keine ist. Genau das war das Problem mit den Verschwörungstheorien um Laborunfälle während der gesamten Pandemie. Es werden Verbindungen zwischen Personen hergestellt und eine falsche Geschichte konstruiert, die mit emotionaler Sprache aufgebauscht wird. Und die Person, die angegriffen wird, in diesem Fall Daniel Anderson, zögert, sich öffentlich zu äußern. Denn wenn man das tut, wird man ins Kreuzverhör genommen. Und das ist furchtbar. Man wird durch diese Dinge immer wieder retraumatisiert. Sie hat sehr darunter gelitten. Es hat ihrem Ruf geschadet. Nach großem Druck hat sie schließlich die Stelle in Singapur gekündigt. Und sie hat versucht, das Ganze zu ignorieren. Und das völlig zu Recht. Dadurch, dass sie schweigt, können diese Geschichten immer ausgefeilter, immer reißerischer und immer unwahrer werden. Und es ist eine unwahre Geschichte. Da steckt nichts Böses dahinter. Alles drehte sich um ihre Arbeit im Wuhan-Labor oder um sie selbst. Und dass sie an dem DARPA-Antrag beteiligt war, ist offensichtlich. Sie arbeitete mit Linfa zusammen. Linfa ist an dem DARPA-Antrag beteiligt. Daher leitet er ihn natürlich an eine seiner Top-Wissenschaftlerinnen zur Überprüfung und Kommentierung weiter. Ganz normales Vorgehen. Normal behavior. Auch der Virologe Christian Drosten spielt im Beitrag eine Rolle. So heißt es etwa an einer Stelle, dass Drosten zu einer verschworenen Gemeinschaft von WissenschaftlerInnen gehöre und es wird behauptet. Aber seit Anfang dieses Jahres hält er plötzlich doch einen Laborunfall zumindest für möglich. Tatsächlich hat Christian Drosten, wie aus unterschiedlichsten Quellen verschiedener Jahre hervorgeht, einen Laborunfall öffentlich nicht komplett ausgeschlossen. Er hielt ihn nach eigener Aussage immer prinzipiell für möglich, aber nicht unbedingt für plausibel. Damit konfrontiert reagierte Thomas Hauer folgendermaßen. Du wirst es natürlich immer in solchen Beitrag verkürzen. Du hast nicht eine Doppelseite in einer Zeitung irgendwo, wo du alles im Detail beschreiben kannst. Sondern hier war auch der Sonderfall, dass wir wirklich viel Zeit gekriegt haben, weil die Redaktion fand, dass es ein wichtiges Thema ist. Ne? Und natürlich wird jemand wie Christian Drosten, der ein Standardwissenschaftler ist, einfach die Falsifizierbarkeit mit einrechnen. Das heißt, er wird sich immer eine Hintertür freilassen. Das ist auch klug. Die Behauptung, Drosten würde einen Laborunfall als Möglichkeit erst seit Anfang des Jahres für möglich halten, ist nicht nur hochgradig manipulativ, sondern nach meinen Recherchen schlicht eine falsche Tatsachenbehauptung. Zur Einschätzung des Bundesnachrichtendienstes und der Rolle von Christian Drosten hatte Thomas Hauer als einer der Autoren des Nanobeitrags Bemerkenswertes zu sagen. Zum Verständnis, im gleich folgenden Ausschnitt unseres Gesprächs ist mit Karl, Bruno Karl gemeint, der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Darauf angesprochen, dass Christian Drosten selbst die öffentliche Freigabe der Rohdaten des Bundesnachrichtendienstes forderte, sagte Hauer: Da muss ich interessanterweise sagen, okay, der fordert natürlich, er braucht die Rohdaten, das ist richtig, ne? So, ich habe bloß immer darüber nachgedacht, das ist jetzt eine reine Spekulation von mir, ne? Drosten war von Anfang an der oberste Berater der Regierung. Wenn im März 2020 der Karl ins Bundeskanzleramt geht und legt ja ein Paper auf den Tisch und sagt, wir haben das und das rausgefunden, dann wird doch Drosten dazugezogen. Das kann doch nicht sein, dass er nichts weiß. Nur hat Christian Drosten zu seiner Rolle in Bezug auf den Bericht des Bundesnachrichtendienstes bereits im März, also Monate vor dem Nanobeitrag, im bereits angesprochenen Gespräch mit NTV auf Nachfrage Folgendes gesagt. Ich kann Ihnen sagen, ich bin im Januar das erste Mal da dazu gebeten worden und für mich war das alles vollkommen neu. Der zweite Teil des Dreiteilers aus der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax, Fantasie und Pandemie, das große Raunen bei Dreiseit Nano. Im letzten Teil beschäftigen wir uns unter anderem mit der Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Hinweis und einem Beweis? Außerdem, was bleibt am Ende nach meinen Recherchen übrig vom Nano-Beitrag Das laute Schweigen? Kam die Pandemie doch aus dem Labor? Better not look him too closely in the eye. Are you sure what side of glass you're on? See the safety of the life you have built. Everything where it belongs. Feel the hardness inside of your heart. And it's so hard, right where it belongs. Jackie's Hero und Mumi mit ihrem Cover des Nine Inch Nails Songs Right Where It Belongs. Wo gehört nun aber der Beitrag von Nano? Das laute Schweigen kam die Pandemie doch aus dem Labor hin und eingeordnet. Ende Juni meinten die beiden Autoren René Kirschhey und Thomas Hauer in ihrem Beitrag für die Wissenschaftssendung Nano des öffentlich-rechtlichen Senders Dreisat neue Indizien für einen Ursprung der Corona-Pandemie gefunden zu haben. Was bleibt und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Hinweis und einem Beweis? Und nutzen Hauer und Kirschhey diese Begriffe eigentlich bei Nano korrekt? Der letzte Teil meines Beitrags für die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax, Fantasie und Pandemie, das große Raunen bei Dreisat Nano. Schließlich heißt es im Nano-Beitrag von Hauer und Kirschhey dann sogar noch: Allerdings sind bisher keinerlei Hinweise für einen natürlichen Ursprung aufgetaucht. Dafür weisen alle Indizien eher auf einen Laborunfall hin. Philipp Markulin, der sich als ehemaliger Biomediziner seit längerem mit der Herkunft von SARS-CoV-2 beschäftigt, hat dazu Folgendes zu sagen. Das ist absolut falsch. Also ich habe mir auch ein paar Zitate rausgeschrieben und das war eines von denen, was ich eigentlich als eine ziemlich dreiste Falschheit darstellen würde, weil man kann sagen, es gibt keine eindeutigen Beweise für einen zoonotischen Ursprung. Okay, dann ist man auf wissenschaftlichem Boden, weil ein wissenschaftlicher Beweis und in der Biologie gibt es Beweise sowieso nicht in diesem Sinne. Da gibt es dann Evidenz und Evidenz suggeriert natürlich etwas, aber Beweise, okay. Sehe ich ein, aber keine Evidenz oder keine Hinweise auf einen zoonotischen Ursprung, das finde ich ist eine dreiste Falschbehauptung. Wenn man jetzt auf die Laborhypothese schaut, es gibt kein einziges Stück an Evidenz, was einen Laborursprung praktisch hinweisen würde. Tatsächlich wird sehr viel Evidenz, die man gefunden hat, die verifiziert ist, die widerspricht eigentlich den Großteil der Szenarien, die von den Laborursprungsproponenten vorgetragen worden sind. Das Beklommenheitsgefühl wird aufrechterhalten, aber die Evidenz ist schon lang weiter. Also mittlerweile gibt es eigentlich keine wissenschaftlich vertretbare Laborursprungshypothese, die mit den Daten, die wir haben, die verifiziert sind, irgendwie plausibel übereinstimmbar sind. Und auch der Direktor des Instituts für Virologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen, Friedemann Weber, sieht diese Behauptung im Beitrag als eindeutig falsch an. Es gibt jede Menge recht aktueller Literatur, die immer feiner das auflöst und sieht, dass auf diesem Tiermarkt sogar die Ecke konnte man bestimmen, wo höchstwahrscheinlich Übertragung stattgefunden hat. Man hat Virussequenzen gefunden, obwohl der ganze Tiermarkt, und das muss man den Chinesen natürlich wirklich vorwerfen, dass sie das alles so schnell wie möglich geputzt, gereinigt und die Tiere gekeult haben, dass da keine Spuren mehr oder sie dachten, dass keine Spuren mehr übrig sind. Und trotzdem haben die Leute noch, obwohl sie, ich glaube, sogar zweimal das beprobt haben, mit ganz schönem Zeitabstand, sie haben noch Sequenzen des Virus gefunden. Und sie haben das vor allem in einer Ecke gefunden. Das ist genau die Ecke, wo diese entsprechend empfänglichen Tiere auch gehalten wurden in Käfigen. Und da hat man auch DNA gefunden dieser Tiere. Die Muster sozusagen stimmen überein. Und man hat auch DNA-Sequenzen von Menschen natürlich gefunden, die dort dann auch unterwegs waren. Und das ist nur einer der vielen Hinweise. Abgesehen davon, dass man in der freien Wildbahn immer wieder Verwandte findet mit SARS-CoV-2 und das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, dass man auch ziemlich genau den Vorfahren findet. Höchstwahrscheinlich in Fledermäusen. Also von daher ist es schon ganz schön ignorant, sage ich jetzt tatsächlich mal, zu behaupten, dass es da keine Hinweise für gäbe, für einen natürlichen Ursprung. Und Beitrags-Co-Autor Thomas Hauer, der steht in unserem Gespräch zunächst hinter der Behauptung, dass es keinerlei Hinweise auf einen natürlichen Ursprung gäbe. Ja, weil ich habe mal die ganzen Papers verfolgt eigentlich, die sich natürlich gerade nach dem Bekanntwerden, wie schwierig die sich getan haben, mit dem Nature Medicine Original Beitrag ständig also irgendwelche Studien rausgemacht haben, die aber alle erstmal nichts belegen. Hauer widerspricht sich jedoch mehrfach selbst in unserem Gespräch. Angesprochen auf empirische Beobachtungen zum Ausbruchsgeschehen in Wuhan im Zusammenhang mit dem Tiermarkt, die auf einen möglicherweise natürlichen Ursprung hindeuten, macht er eine Rolle rückwärts und sagt schließlich: Nein, nein, das halte ich schon für einen Hinweis. Also ich könnte jetzt überzeugt sein, anhand von den Daten, die es da gibt, dass tatsächlich der Ausbruch auf dem Markt stattgefunden hat. Aber woher kommt dieses Virus? Auf diesen Widerspruch angesprochen, passiert jedoch Folgendes in unserem Gespräch. Jetzt haben Sie natürlich gesagt, ja, das ist ein Hinweis. Aber im Beitrag sagen Sie, wie gesagt, es gibt keine Hinweise. Wie passt das jetzt zusammen? Nein, das ist für mich erstmal kein Hinweis dafür, dass es unbedingt aus der Natur kommt. Ich lasse nicht locker und frage erneut nach. Da muss ich nochmal fragen. Sie haben jetzt vor wenigen Minuten gesagt, ja, das ist ein Hinweis. Jetzt rudern Sie zurück, sagen, nee, es ist jetzt doch kein Hinweis. Was ist es jetzt nur? Weil es gibt einen Unterschied zwischen einem Beweis und einem Hinweis. Okay, wir machen jetzt ein bisschen Sprachtheorie. Wenn ich sage Hinweis, es gibt, du kannst das als Hinweis nehmen, ne? Da auf dem Nassmarkt entsteht dieses Virus, wahrscheinlich haben sie es dahin geschleppt, die Lieferanten. Aus der Nähe dieser Höhlen und da ist was passiert. Ne? Aber es ist ein relativ schwacher Hinweis gegenüber den anderen, die es gibt. Ich hake wenig später erneut ein. Aber jetzt bewerten Sie ja gerade die Stärke des Hinweises. Das kann man ja machen. Was ich mir aber frage ist, also wir sprechen schon davon, dass es ein Hinweis ist. Jetzt sagen Sie, ja, es ist aber ein schwacher Hinweis. Spielt das eine Rolle erstmal im ersten Moment dafür, wenn man in einem Beitrag, in einer Wissenschaftssendung sagt, es gibt keinen Hinweis. Sie aber jetzt mir sagen, ja, es gibt doch einen Hinweis. Egal erstmal, wie stark der ist, aber es gibt den ja. Wie sinnvoll ist es aus Ihrer Sicht, das so zu behaupten? Weil macht das nicht letztendlich den Beitrag schwächer? Das kann schon sein, aber ich glaube, also auf dieses Detail würde ich mich jetzt nicht einlassen. Auf die Frage hin, warum im Beitrag wieder der wissenschaftlichen Diskussion die Rede davon ist, dass es keine Hinweise auf einen natürlichen Ursprung der Pandemie gebe, antwortete mir die Redaktion von Nano schriftlich. Auf Grundlage unserer Recherchen gibt es lediglich Indizien, aber keinen belastbaren Beweis für einen natürlichen Ursprung, der allgemein anerkannt wäre. Die Worte Indiz und Hinweis werden in der Wissenschaft in der Regel synonym gebraucht. Was bleibt von Das laute Schweigen kam die Pandemie doch aus dem Labor? Dem Beitrag von Thomas Hauer und René Kirschei für die Wissenschaftssendung Nano im öffentlich-rechtlichen Sender Dreisat. Bei genauerer Betrachtung fällt die Geschichte, die die beiden in ihrem Beitrag vom Ursprung der Pandemie zeichnen, in sich zusammen. Doch um diese Schwächen zu begreifen, bedarf es einer umfangreichen Recherche und Auseinandersetzung mit den Fehl- bis Falschinformationen, die darin unter anderem verbreitet werden. Für gewöhnliche ZuschauerInnen könnte hier der Eindruck hängen bleiben, dass eine finstere Verschwörung im Gange ist. Philipp Markulin sagt auf die Frage hin, ob der Beitrag Verschwörungsnarrative verbreitet. Da brauche ich gar nicht viel dazu sagen. Das ist nicht fundiert, was sie machen. Es ist sehr einseitig und auch das Framing, das sie aufbauen, finde ich sehr bedenklich. Da wird immer wieder Partei ergriffen. Also ich finde das absolut nicht mit der wissenschaftlichen Evidenz eigentlich vereinbar. Und auch für Friedemann Weber ist der Fall klar und er resümiert zum Beitrag. Naja, also man kann eigentlich sagen, das ist schon eine in der Richtung, weil das ist ja so ein absolutes Statement von ihm. Und er sagt, es kann ja, also durch die Blume gesagt sozusagen oder angedeutet, dass es eigentlich das der Grund ist, warum jetzt der arme Herr Bruttel sein Manuskript immer noch nicht unterbringen konnte und derweilen. Und ähnlich wird ja auch in dem Beitrag vorgegangen. Da muss ich nochmal zurück auf Nano kommen, was ich eben auch manipulativ fand, weil es wurde ja in dem Film, wurde zuerst dann dieses Manuskript gezeigt, wo die Autoren quasi zur Schlussfolgerung gekommen sind. Am wahrscheinlichsten ist ein natürlicher Ursprung. Und hinterher werden dann aus den E-Mails, die hin und her gegangen sind, dieser Autoren, Ausschnitte gezeigt, wo man eben sieht, dass sie miteinander diskutiert haben. Also die zeitliche Reihenfolge ist erst Manuskript, Schlussfolgerung, natürlicher Ursprung und dann, oh, aber hier haben sie ja diskutiert und haben auch einen Laborursprung in Betracht gezogen. Und in Wirklichkeit war es aber andersrum. Die Diskussionen gingen natürlich diesem Manuskript voraus und das Endergebnis dieser ganzen Diskussion, Wissenschaftler diskutieren nun mal und die diskutieren auch alle Möglichkeiten durch und geben denen bestimmte Wahrscheinlichkeiten. Also natürlich wurde zuerst diskutiert und dann das Paper rausgebracht. Von daher ist das auch so ein bisschen, dass wird hier auch der Eindruck erweckt, als ob intern die Leute eine ganz andere Meinung haben, wie das, was sie dann publizieren. Und das ist für mich schon eine Verschwörungstheorie, weil das ist nicht der Fall. Was den Beitrag angeht, ist mein Punkt zum einen, dass wirklich extrem einseitig berichtet wird. Und offenbar haben die entsprechenden Redakteure jetzt auch nicht mal die Hintergründe abgeklopft dieser Diskussion. Ansonsten hätten sie vielleicht noch ein paar andere Leute eingeladen. Offenbar haben sie, Christian Drosten hat ja abgesagt, offenbar haben sie niemand anders gefragt. Also mir ist es nicht zu Ohren gekommen und ich selbst wurde auch nicht gefragt. Und es gibt auch andere Leute, jede Menge Leute, die sich auskennen mit dieser Technologie. Und auch die aktuelle Literatur über den natürlichen Ursprung des Virus, die ja wirklich reichhaltig und hochqualitativ ist, wurde komplett ignoriert und stattdessen wurde behauptet, es gäbe keine Indizien dafür. Dagegen häufen sich die Indizien für den Laborursprung. Das einzige Indiz, in Anführungszeichen, das sich für den Laborursprung aber überhaupt aufgetan hat in jüngster Zeit, ist die BND-Meldung, die obskure, wo man überhaupt nicht weiß, was dahinter steckt, weil man eben die Rohdaten nicht kennt. Also das ist schon schwach für eine Wissenschaftssendung. Ironischerweise war es wohl genau diese BND-Meldung, die das Interesse von Hauer und Kirschei an einem weiteren Beitrag zum Thema geweckt haben soll. Natürlich gibt es welche, die haben Ahnung und die sagen dann, ja, da kritisieren wir das und das dran. Da wirst du in eine riesige Diskussion reingezogen. Sondern unsere Frage ist nur, was steht in diesem scheiß BND-Paper für die Regierung? Ja? Nur spielt der BND-Bericht im Beitrag selbst so gut wie keine Rolle. Hauer, der laut eigener Aussage nicht festgelegt sei, was den Ursprung der Pandemie angeht, sei es jedoch auch darum gegangen, vermeintlich zu Unrecht geschassten Wissenschaftlern eine Stimme zu geben. Und ich wollte eigentlich im Prinzip, weil es mehr eigentlich in die Richtung gehen soll, wie kommt man sich jetzt vor, man wird dann angeschossen und darf nicht veröffentlichen oder irgendwie, was für eine Haltung hat man dann da? Währenddessen dürfen die laut Hauer zu Unrecht geschassten Valentin Bruttel und Günther Theissen im Beitrag von vermeintlichen Verschwörungen berichten. Bruttel zieht gar im Beitrag Parallelen zum Missbrauchsskandal bei der katholischen Kirche. Bezüglich der Kritik an seinem Umgang mit den Würzburger Forschungskollegen sprach er mir gegenüber von Täter-Opfer-Umkehr. Was Daniel Anderson darüber denkt, der im Beitrag anhand von nichts mehr als Behauptungen implizit eine mögliche Mitverantwortung für den Tod von Millionen Menschen gemacht wird oder zumindest eine Vertuschung der angeblichen wahren Ursache oder die Autoren des Proximal Origin Papers, Christian Drosten, rund ein Monat nach der Veröffentlichung des Nanobeitrags schrieb ein Großteil der ehemaligen Autoren des Proximal Origin Papers einen Kommentar im Medium The Conversation. Darin stellten sie klar, dass sie die Möglichkeit eines Laborursprungs nicht ausschließen, aber dass bislang keine Evidenz dafür aufgetaucht sei, dies zu bestätigen. Und sie schreiben auch davon, dass die Idee, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor stammen könnte, nicht zwangsläufig eine Verschwörungserzählung sei, aber sie schreiben auch, dass sie von Verschwörungsideologen attackiert würden und dass ExpertInnen von diesen verleumdet werden. Hauer und Kirschei haben all diese WissenschaftlerInnen, abgesehen von Christian Drosten, nicht für ihren Beitrag angefragt. Die Gründe, die Hauer dafür angibt, sind vielfältig. Tatsächlich hinterlässt all dies jedoch den Eindruck, als ob die vermeintliche Offenheit, die mir Hauer bezüglich seiner Einstellung zum Ursprung der Pandemie auftischte, nichts weiter als das ist, was er nach meinem Verständnis Wissenschaftlern wie Christian Drosten unterstellt. Ein Feigenblatt. Einen weiteren Gesprächspartner hat er nämlich durchaus angefragt, der ihm abgesagt habe und der ist nun auch nicht gerade für seine Offenheit zur Frage der Pandemieherkunft bekannt. Ich hätte gerne Wissen daran natürlich gehabt. Er hat es abgelehnt. Er sagt, er redet nicht mehr mit dem ZDF. Ich finde es schlimm, was sie mit ihm gemacht haben. Also fand ich damals schon. Fand ich also so völlig unfair, weil sich keiner um die Argumente gekümmert hat, sondern der wird angeschossen als Person. Finde ich unmöglich irgendwie. Roland Wiesendanger ist Physiker. Seine vermeintlichen Argumente für einen Laborursprung wurden eben nicht, wie von Hauer behauptet, medial völlig außer Acht gelassen. Die WDR Quark Science Cops haben sich eine vermeintliche Studie Wiesendangers bereits im Februar 2021 im Detail angesehen und auf ihren wissenschaftlichen Wert und Aussagekraft hin bewertet. Viel an wissenschaftlichem Mehrwert blieb dabei nicht übrig. Zu behaupten, niemand habe sich damit also inhaltlich auseinandergesetzt, ist irreführend. Die Zeit traf sich sogar mit Wiesendanger im März 2021 und räumte ihm ein Gespräch ein. Fazit damals: Wiesendanger sei kein Verführer oder Demagoge, sondern lediglich eine tragische Figur. Rückblickend eine bemerkenswerte Fehleinschätzung, denn Wiesendanger war in der Zwischenzeit beim Who is Who der deutschsprachigen Verschwörungsplattform, darunter auch eine solche Plattform mit rechtsextremem und antisemitischem Einschlag, zu Gast. Und auch der Beitrag von Nano ist in verschwörungsideologischen Sphären positiv rezipiert worden. Beispielhaft kann hier etwa die Children's Health Defense erwähnt werden, eine ImpfgegnerInnenorganisation, früher geleitet vom Impfgegner und Verschwörungsideologen Robert Ford Kennedy Jr., der mittlerweile Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten ist. In ihrem Buch True Facts, was gegen Verschwörungstheorien wirklich hilft, von 2022, schreiben die beiden Expertinnen für Verschwörungsglauben, Katharina Nokun und Pia Lamberti: All diese geschilderten psychologischen Zusammenhänge machen deutlich, dass der Glaube an Verschwörungen oft weniger mit den vermeintlichen Verschwörern als vielmehr mit dem eigenen Selbst als Verschwörungsgläubigen zu tun hat. Es wirkt intellektuell davon abgesehen auch nicht ganz aufrichtig, anderen Manipulationen vorzuwerfen oder diese zumindest zu implizieren, wenn man selbst mindestens den Eindruck erweckt, als Journalist genauso zu agieren. So findet im Beitrag auch keine Erwähnung, dass Valentin Bruttel sich mindestens die Möglichkeit eines Laborursprungs bzw. Unfalls bei zwei Ebola-Ausbrüchen in den Jahren 2014 und 2021, dem Mpox-Ausbruch von 2022 sowie bei der Entstehung von RSV und HIV in der Vergangenheit offen hielt. Was sagt Bruttel selbst dazu? Sind diese Pandemien und Ausbrüche seiner Meinung nach auf Laborunfälle zurückzuführen? Nein, ich sehe bei diesen Ausbrüchen gewisse molekulare Hinweise darauf, dass sie nicht rein natürlich entstanden sind und denke, dies sollte systematisch untersucht werden. Philipp Markolin meint dazu: Das widerspricht natürlich nicht nur dem wissenschaftlichen Konsensus, sondern einer ganzen Reihe darunterliegender Daten und Evidenz, die Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Wissenschaftler zusammengetragen haben. Nehmen wir HIV, die falsche Anschuldigung, dass das AIDS-Virus aus einem missglückten Polio-Experiment in Affen aus den 50er Jahren kommt. Das kann man natürlich nur machen, wenn man entweder nicht versteht, dass die besagten Affen eine phylogenetisch komplett andere Linie aufzeigen als jene, die dem HIV-Stammbaum zuzuordnen sind, oder dass man tatsächlich schon Daten hat, die 30 Jahre früher auf Infektionen hinweisen, bevor diese Experimente überhaupt durchgeführt wurden. Tatsächlich, wissen wir, geht der Ursprung auf HIV einher mit der ersten großen Verstädterung im Kongo, in Kinshasa. Zu Kolonialzeiten war das noch Leopoldville genannt, wo das AIDS-Virus durch mindestens 4 unabhängige Sprünge vom Affen zum Menschen stattfand und sich so in Menschen zur Zeit dieser großen Verstädterung etablierte. Ebola ist ein anderes Beispiel. Ebola, seit den 70er Jahren ist es über 30 Mal in Westafrika ausgebrochen und auch hier haben Wissenschaftler gezeigt, dass Ebola nicht nur über zoonotische Sprünge zu einem Ausbruch führen kann, sondern dass es auch stille Infektionen in Überlebenden gibt, die über Jahre hinweg zum Beispiel im Sperma existieren und ansteckend bleiben. Wenn Dr. Bruttel jetzt mehrere Ebola-Ausbrüche auf irgendein Labor zurückführt, zeigt das leider wieder nur eine gewisse Neigung von ihm, gepaart vielleicht mit einer gewissen willentlichen Ignoranz. Wissenschaftliche Daten, die unter oftmals schwersten Bedingungen in Afrika gesammelt wurden, nicht ernst zu nehmen oder einfach zu verwerfen, um stattdessen in jede mögliche und meistens sogar unmögliche Lücke unseres Wissens seine Laborursprungstheorien zu stipulieren. Für mich lässt sich dieses Verhalten nicht mit einer wissenschaftlichen Seriosität vereinbaren, sondern eher mit dem Eifer eines Aktivisten. Die Frage zur Herkunft von SARS-CoV-2 bleibt weiterhin nicht abschließend geklärt, auch wenn die Hinweise derzeit weiterhin eher auf einen natürlichen Ursprung hindeuten. Der Nano-Beitrag im öffentlich-rechtlichen Sender Dreisat jedenfalls, so viel steht fest, ist kein gelungener Wissenschaftsjournalismus, sondern ein katastrophales Lehrbeispiel dafür, wie guter Wissenschaftsjournalismus auf keinen Fall sein sollte. Auf die Frage hin, ob Thomas Hauer und René Kirschei den Beitrag im Rahmen ihrer Produktionsfirma für Nano erstellt haben oder ob beide als freie, feste Autoren an der Erstellung des Beitrags für die Nano-Redaktion verantwortlich waren und welche Rolle oder Rollen die beiden Autoren in der Redaktion von Nano einnehmen, hieß es von Seiten der Nano-Redaktion lediglich: Wir bitten um Verständnis, dass wir zu vertraglichen oder produktionstechnischen Hintergründen keine Angaben machen. Zur Frage, warum die Kritik am Preprint von Bruttel et al. Nicht im Beitrag thematisiert wurde, antwortete die Redaktion: Ziel des Beitrags war es, die Indizien für einen Laborunfall zu beschreiben und nicht Laborthese und die These eines natürlichen Ursprungs gegenüberzustellen. Allerdings sind bisher keinerlei Hinweise für einen natürlichen Ursprung aufgetaucht. Dafür weisen alle Indizien eher auf einen Laborunfall hin. Gleichzeitig reagierte die Nano-Redaktion auf eine Bitte um Stellungnahme zu den Vorwürfen, Verschwörungserzählungen im Beitrag zu verbreiten, jedoch so: Wir weisen den Vorwurf zurück, Verschwörungserzählungen zu verbreiten. Unser Ziel ist es, unterschiedliche wissenschaftliche Positionen darzustellen, insbesondere bei komplexen und kontroversen Themen. Dabei achten wir auf eine ausgewogene und faktenbasierte Berichterstattung und orientierten uns in unserer Berichterstattung an den anerkannten Standards journalistischer Sorgfalt, wie sie für alle Qualitätsmedien gelten. Thomas Hauer wollte sich zum Vorwurf, dass in seinem gemeinsam mit René Kirschei erstellten Beitrag Verschwörungsnarrative verbreitet werden, auf Anfrage nicht noch einmal schriftlich äußern. Bleibt eigentlich nur zu sagen, was Christian Drosten Monate vor Ausstrahlung des Nano-Beitrags gegenüber dem Sender NTV sagte. Wo ist da das wissenschaftliche Gewicht? Denn ohne wissenschaftliche Auswertung sind wir im Bereich von Behauptungen. Fantasie und Pandemie, das große Raunen bei Dreisat Nano, der letzte Teil meines Dreiteilers zu einem Beitrag der Wissenschaftssendung Nano des öffentlich-rechtlichen Senders Dreisat von Ende Juni. Ich habe dazu jetzt seit ca. Juli auch angefangen zu recherchieren und möchte mich an dieser Stelle natürlich nach so einer langen Arbeit bei denjenigen bedanken, ohne die dieser Beitrag wohl nicht oder zumindest nicht in dieser Form zustande gekommen wäre. Das sind einerseits alle Interviewpartner, die sich für den Beitrag zur Verfügung gestellt haben. Ich bedanke mich auch bei der gesamten tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax, die mir den Rücken freigehalten haben, damit ich Zeit für die Arbeit nebenbei dazu finden konnte. Außerdem danke an alle Menschen bei Radio Korax, die mir bei der Nachvertonung einer Vielzahl von Textpassagen geholfen haben. Ein ganz besonderer Dank auch an Aljoscha von der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax für seine inhaltlichen Anmerkungen zum Skript, die dieses nochmal deutlich stärker gemacht haben. Außerdem geht ein riesiger Dank an das Hardblogging-Geek-Girl Mila Eckenfels, die mir für die Recherche ein Transkript des Nano-Beitrags zur Verfügung gestellt hat und generell auch ein ganz großartiger Mensch ist. Ich widme diesen Beitrag den Anfang 2025 verstorbenen ME-CFS-Aktivisten Faras. Falls ihr erst später hier im Morgenmagazin der Freien Radios dazugestoßen seid, ihr könnt den ganzen Beitrag jetzt schon online nachhören, nochmal, falls ihr später eben reingeschaltet seid, und zwar auf radiokorax.de. Hier geht es um 9.30 Uhr weiter mit dem Thema Pandemie-Revisionismus. Die beiden Journalisten und Autoren Frédéric Vallon und Paul Schubert haben im Oktober den Sammelband Die verdrängte Pandemie – Linke Stimmen gegen den Pandemie-Revisionismus herausgegeben. Über Buch und Thema spreche ich hier gleich live mit den beiden. Bis dahin, denkt dran, 4 ist der Mindkiller, hier sind Tool mit 4 in Oculum. Ihr hört das Morgenmagazin der Freien Radios. Seit Pandemiebeginn im März 2020 starben in Deutschland laut dem Infektionsradar des Bundes rund 190.000 Menschen an SARS-CoV-2. Doch auch wenn die Pandemie vorbei ist, Corona bleibt. Laut Infektionsradar sind allein in der vergangenen Woche 94 Menschen an einer Corona-Infektion gestorben. In der ersten Stunde ging es ja hier auch schon einmal um das Thema Pandemie-Revisionismus, also die Umdeutung der Pandemie am Beispiel der medialen Darstellung des ehemaligen schwedischen Chefepidemiologen Anders Tegnell im deutschsprachigen Raum. Und dass immer noch ein Kampf um Deutungshoheit herrscht, zeigt sich ja auch beispielhaft an der Frage zum Ursprung der Pandemie, wie wir im Fall der Wissenschaftssendung Nano ja schon gerade gesehen haben. Doch Pandemie-Revisionismus zeigt sich noch an vielen anderen Beispielen, die vielleicht auch nicht immer ganz offensichtlich sind. Die beiden Journalisten und Autoren Frédéric Vallon und Paul Schubert haben im Oktober einen Sammelband herausgegeben mit dem Titel Die verdrängte Pandemie, linke Stimmen gegen den Pandemie-Revisionismus. Frédéric Vallon ist deutscher Journalist mit Schwerpunkt Pflege, Selbstpfleger und schreibt unter anderem für die Taz, Jungle World und Analyse und Kritik. Im Jahr 2021 erschien sein Buch Pflegeprotokolle, ein dokumentarischer Blick auf die Situation von PflegerInnen während der Pandemie. Paul Schubert schreibt als österreichischer Journalist ebenfalls unter anderem für die Jungle World, vor allem zu Themen der Covid-19-Pandemie, und er ist auch ein leidenschaftlicher Musiker. Ich freue mich, dass die beiden nun hier live mit dabei sind und wir über ihren Sammelband und das Thema Pandemie-Revisionismus sprechen können. Einen schönen guten Morgen und vielen Dank für eure Zeit. Hi. Hallo, guten Morgen. Vielen Dank. Ja, in der Wissenschaft wird laut der Sozialpsychologin Pia Lamberti zwischen einem sozialen Pandemieende und einem medizinischen Pandemieende unterschieden. In Deutschland haben wir uns rückblickend für ein soziales Pandemieende entschieden. Finden sich in eurem Sammelband mögliche Antworten darauf, wieso es gesellschaftlich gerade in diese Richtung ging? Vielleicht sagst du immer dazu, wer jetzt antworten soll, weil ansonsten fühlen wir uns immer beide angesprochen. Genau. Vielleicht geht die Frage an Frédéric. Ja, okay. Also ja, also das soziale Pandemieende war sozusagen, dass man aus den Lockdowns und den sozialen Druck, den die Lockdowns ja durchaus auch erzeugt haben, weil sie eben so gebaut waren, dass sie möglichst die wirtschaftlichen Abläufe nicht beeinträchtigen sollten, dass man dann gesagt hat, okay, mit der Impfung sind wir jetzt alle einigermaßen safe, und dann war auch die Idee vom Schutz der Risikogruppen, die ja so vereinzelt wurden während der Pandemie, die trat dann in den Hintergrund, weil dann sozusagen kommuniziert wurde, dass mit der Impfung ausreichend Schutz vorhanden ist, um die Pandemie jetzt durchlaufen zu lassen. Und das war so der Moment, an dem die Vorsichtspolitik oder die achtsame Politik oder wie auch immer man das labeln will, eben aufgehört hat, zugunsten eines Durchlaufenlassens, was dann damit auch einherging, dass eben die ganzen Konsequenzen, die mit einer Erkrankung des Virus einhergehen, eben eher kleingeredet wurden und unter anderem eben auch MECFS als eine der schwerwiegendsten Langzeitfolgen, Langzeiterkrankungen nach einer Pandemie, lange Zeit eine medial eher unterrepräsentierte oder stark unterrepräsentierte Erkrankung gewesen ist. Und da hat dann so eine Individualisierung des Risikos stattgefunden durch die Erkrankung. Genau, und das wäre für mich so der Moment, wo man sagen kann, hier setzt der Revisionismus ein und auch eine Brutalisierung sozusagen. Also für uns so ein Schlüsselmoment gewesen ist, als Anthony Fauci eben gesagt hat, wir werden einige am Wegesrand verlieren. Und der meinte das nicht irgendwie so als Aufruf oder aufrüttelnd, sondern einfach nur so als Feststellung, so wird es halt jetzt sein. So. Und haben wir sozusagen aus einer linken humanistischen Sicht gesagt, das kann man so einfach nicht schlicht hinnehmen. Und deswegen haben wir dann angefangen, dazu zu arbeiten. Genau. An Paul, ihr sprecht ja im Vorwort eures Buches von einem Terror der Normalität. Was meint ihr damit? Ja, im Grunde hat sich ja durch die Zäsur, die Lockdowns und die Pandemie bedeutet haben, auch in der Linken so eine neue Sehnsucht nach der alten Normalität aufgetan, wodurch natürlich viele Kritikpunkte die Linke auch an der nicht pandemischen kapitalistischen Normalität haben, eben verschwommen sind. Also es gab plötzlich auch von linker Seite eine Romantisierung der Arbeitsverhältnisse, eine Romantisierung dessen, wie es in den Familien normalerweise zugeht. Thomas Ebermann hat als besonders einleuchtendes Beispiel davon gesprochen, dass diese Glorifizierung von Weihnachten, wo doch eigentlich immer so viel Gewalt etc. passiert, da auch ein sehr beredtes Beispiel ist. Und im Grunde wollen wir ja auch darauf hinaus, dass die herrschende Pandemiepolitik genauso bedeutete, ein ins Extrem treiben der gängigen Normalität. Denn die Exklusion von Schwächeren, ein latenter Sozialdarwinismus, war ja vorher gegeben und wurde verstärkt. Das heißt, also es gibt hier eine Ambivalenz, eine Gleichzeitigkeit zwischen Kritik der Normalität und, entschuldige, ich habe so Rückkopplungen trotz Kopfhörer, das ist gerade etwas schwierig, ich versuche. Vielleicht könnte Herr, also Frederik, ja. Frederik, vielleicht könntest du dein Mikro, ich glaube, da kommt das Feedback her, ausschalten, ach, genau, während du nicht sprichst. Ich glaube, vermute, genau, jetzt ist es besser. Eins, zwei, ja, sehr gut. Ja, genau, also jetzt habe ich natürlich den Faden verloren, aber ich glaube, dass das Wesentliche aus meiner Sicht ist ungefähr gesagt. Ja. Dann würde ich, Frederik, du hast ja schon gesagt, also MECFS spielt ja auch eine Rolle. Könntest du uns nochmal einen Überblick darüber geben, welche Themen ihr im Sammelband abdeckt? Was erwartet LeserInnen inhaltlich? Ja, also nach einer kurzen Sozialgeschichte der Pandemie gehen wir stärker, oder spricht Wolfgang Hagen eben über, der war Leiter der zweiten Wiener Covid-Station, spricht über die Covid-19 und die Folgen, also den medizinischen Aspekt. Dann hat Paul noch einen längeren Beitrag insgesamt, wie der Pandemierevisionismus funktioniert und wie er sich äußert. Wir sprechen über die Seuchenproduktion, also wie das kapitalistische System quasi Seuchen hervorbringt. Das ist ja vorher auch schon angeklungen in dem Beitrag. Über Staatlichkeit, über MECFS ist häufiger Thema, über den Hass auf alles Schwache hat Natascha Strobel was geschrieben. Auch über Wanderarbeiterinnen und Arbeiterinnen in der Fleischindustrie, in der Landwirtschaft und wie da der Umgang gewesen ist. Da gibt es einen Beitrag von Stefan Dietl auch darüber, wie im Feminismus sozusagen die Pandemie verhandelt wurde. Gibt es einen Beitrag und ich spreche dann auch über die Pflege. Außerdem haben wir da noch so Möglichkeiten, insbesondere halt die Möglichkeit der Luftgesundheit noch mit angeschnitten, also ganz grob. Ja, ich konnte jetzt nicht auf jeden Beitrag eingehen. Genau, ein Beitrag, auf den ich noch eingehen würde an der Stelle. Der Sammelband ist ja nicht nur Rückschau, sondern auch Blick nach vorne. Der Journalist Christian Bunke plädiert darin für einen solidarischen Umgang mit der Pandemie. Welchen möglichen Nachholbedarf seht ihr, sieht Bunke da in der Linken an Paul gerichtet? Ja, ich glaube, da ist Frederik der am besten im Bilde ist, wenn ich die Frage weitergeben darf. Gut, dann spreche ich nochmal. Ja, also die auch innerhalb der Linken gab es ja dann Auseinandersetzungen darüber, ob man sie jetzt weiterhin ignoriert oder nicht. Und die Organisation von Gesundheitsschutz in kleinen Räumen und in Orten, wo quasi die Linke zusammenfindet und sich organisiert, dass die möglichst, also Christian Bunke plädiert da sehr stark dafür, die eben barrierefrei zu machen, damit es überhaupt auch zu einer Annäherung von, ich sag mal, Behindertenrechtsbewegung und Linken, das ist ja insgesamt ein relativ kompliziertes Verhältnis, das die beiden Bewegungen haben, wenn man sie jetzt mal so dual als zwei Bewegungen überhaupt darstellen kann, das ist natürlich sehr vereinfacht. Und da geht es eben darum, welche Maßnahmen man ergreifen kann, um den Zugang zu bestimmten Räumen Leuten zu ermöglichen, die eben immer noch an einer Covid-Infektion leiden. Das sind so Sachen wie Luftfilter, das ist aber auch zu sagen, wo sind Räume, wo sie essen können, gibt es die, wie ist das mit den Masken, da geht es auch darum, ja, ich weiß gar nicht, spricht er da auch darüber, dass linke Bewegungen sich sozusagen stärker dafür einsetzen könnten, auch die Interessen von ME-CFS-Leuten und insgesamt auch chronischer Kranken stärker wahrzunehmen und als Teil des sozialen Kampfes zu begreifen. All das sind Aspekte, die er sozusagen damit aufnimmt. Und er schreibt das ja so ein bisschen als Checkliste. Also man kann da reingucken und sagen, okay, das und das haben wir und das nicht. Eine ganz wichtige Information ist natürlich auch immer, den Leuten vorher zu sagen, worauf sie sich einlassen sollen, damit sie selbst entscheiden können, weil sie müssen ja selbst entscheiden, welchem Infektionsrisiko sie sich aussetzen. Das ist ja Teil der Individualisierung des Krankheitsgeschehens, dass man ihnen diese Informationen zumindest zur Verfügung stellt. Genau. Wenn wir jetzt nochmal auf die gesamtgesellschaftliche Ebene und die Frage der Aufarbeitung wechseln, der Journalist Ralf Heimann schrieb im medienkritischen Altpapier des MDR, dass es im Grunde eine unabhängige Instanz bräuchte, die von MaßnahmenkritikerInnen und AkteurInnen der Pandemie akzeptiert wird, um in irgendeiner Weise auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Das jedoch, so Heimann, würde aber bedeuten, auch die KritikerInnen müssten Zugeständnisse machen, vielleicht auch eigene Fehler zugeben, und nach seinem Eindruck liege dort das eigentliche Problem. Wie siehst du darauf, Paul? Ja, also ich fürchte, eine gemeinsame Instanz, deren Urteil sich alle unterwerfen werden, ist eine Illusion. Hinzu kommt, dass wir aus einer ja wirklich sehr linken Perspektive überhaupt glauben, dass es so etwas wie die eine absolute Objektivität auch in dieser Sache nicht gibt. Die Dinge, die wir besprechen, Sozialdarwinismus, Behindertenfeindlichkeit, Exklusion, latenter Ableismus, auch mit Übergänge zu einer impliziten Eugenik, die lassen sich nicht unbedingt mit einem technokratischen Forderungskatalog, mit technokratischen Kompromissen überhaupt fassen. Das heißt, wir sind natürlich dankbar für jede Aufarbeitung, die es gibt, die nicht dezidiert verharmlosend ist und die sich an den tatsächlichen Fakten orientiert. Doch wir glauben eben, zusätzlich braucht es einen Druck von, ja, unser Begriff dafür ist immer humanistisch links, der eben von der Annahme ausgeht, dass im Grunde jeder Tod an einer Infektionserkrankung, die zu verhindern ist, zumindest theoretisch, in der Praxis natürlich nicht immer, ein Skandal ist, um das so überspitzt zu formulieren. Insofern Zweifel und Skepsis gegenüber objektiven Instanzen bei Anerkennung möglicher Fortschritte. Und wir sehen ja auch zum Beispiel in Großbritannien, dass es hier ja doch auch einen interessanten Prozess der Aufarbeitung gibt. Also hier wird dann offiziell dargelegt, ja, aufgrund der späten Reaktion der Regierung Johnson sind 30.000 Menschen zusätzlich gestorben, die man hätte retten können. Das sind Diskussionen, die ich in dieser Deutlichkeit zum Beispiel in Österreich vermisse, wo ja auch der zweite Lockdown aus waldtechnischen Überlegungen so spät kam, dass das hunderte, tausende Menschenleben kostete. Doch, das wird hier eher beschwiegen. Doch eben all das ersetzt, glaube ich, nicht diesen immer noch marginalisierten Druck, wie ich ihn eben beschrieben habe und wie wir versucht haben, ihm gerecht zu werden mit diesem Buch. Ich würde zum Abschluss hin noch auf das Thema Medien zu sprechen kommen. Das passt auch sehr gut, weil ihr beide auch selbst Journalisten seid. Da habe ich tatsächlich auch eine sehr persönliche Anekdote. Es gab ja früher so eine Gruppe um den Virologen Klaus Stöhr und Jonas Schmidt-Schanasit, die Anfang 2021 ein Pandemieende für Anfang 2022 vorausgesagt hatten, wo mir bis heute unklar ist, welche Glaskugel da irgendwie vorhanden war. Aber als ich mich dazu online mal kritisch geäußert habe, antwortete mir ein Datenjournalist von einer wirklich großen deutschen Tageszeitung, der sinngemäß meinte, naja, für mich persönlich war die Pandemie ja auch tatsächlich im Sommer 2022 vorbei. Und das fand ich sehr interessant, dass ein Datenjournalist mit anekdotischer Evidenz darauf antwortet, wenn man sozusagen mangelnde Evidenz anmerkt bei der Initiative zweier prominenter Virologen, die sonst bei zahlreichen Maßnahmen Evidenz selbst eingefordert haben. Um jetzt darauf zu sprechen zu kommen, wie bewertet ihr denn die Rolle von Medien während und auch jetzt nach der Pandemie im Umgang damit? Also, er spricht. Ja, ich fange mal an, wa? Man muss sagen, dass zu Beginn der Pandemie tatsächlich die Medienberichterstattung in Deutschland im europäischen Vergleich außergewöhnlich gut war. Das lag natürlich auch daran, dass es diesen NDR-Podcast, das Coronavirus-Update gab. Also die Informationsdichte und Fülle, die in deutschen Medien zur Verfügung gestellt wurde, übertraf bei Weitem. Also Frankreich beispielsweise habe ich sehr, sehr stark beobachtet, übertraf bei Weitem das, was in dem französischen Publikum zur Verfügung stand. Das war der Anfang. Dann kam halt relativ schnell so diese False Balance Geschichte und was sich insbesondere, also was in der Linken eben auch ein Problem war, ist, dass es kaum linke Zeitungen gibt mit einer echten Wissenschaftsredaktion. Also da sitzen halt relativ wenig. Das waren häufig, wie soll ich sagen, fast schon eher so Privatprojekte, Leute, die vielleicht noch davor noch nie eine medizinische Studie in der Hand hatten, haben dann versucht, sich da einzuarbeiten. Da gibt es ein ökonomisches Problem natürlich, dass diese Art Redaktion oder auch Leute mit einer medizinischen Ausbildung oder so da eher selten in den oder so gut wie nie in den Redaktionen sitzen und die deswegen den ganzen Betrieb auch eher nur von außen kennen und entsprechend das hat die Klärung innerhalb der Linken, glaube ich, stark verlangsamt. Und dann irgendwann war es natürlich auch so, dass das Thema war dann irgendwann tot. Also jetzt noch Covid-Artikel irgendwie unterzubringen, das schaffst du irgendwie so einmal im Jahr einen großen. Zu MECFS hörst du halt ganz oft, wenn du was anbietest, ja, nee, da hat man vor anderthalb Monaten was. Das sind halt irgendwie jetzt so Special Interest-Themen geworden, die eben zu wenig Publikum ziehen. Das ist ein Problem, das sich insgesamt alles, was Gesundheitsthemen und Pflege und so weiter anbelangt, da gibt es zwar innerhalb, das finden zwar immer alle wichtig, aber man braucht ja auch immer, um ins erste Buch zu kommen, sozusagen auch einen politischen Aufhänger und so weiter. Und dann wird das halt immer entweder auf die Seite 3 oder ins zweite Buch verschoben, also in den gesellschaftlichen. Da gibt es halt irgendwie so eine Tendenz hin zur Privatisierung, auch innerhalb der Medien. Und ja, das ist irgendwie keine, dass du nicht in den 50. Brennpunkt dann zu, bei so einem komplizierten Thema so aufbereiten kannst, dass du denkst, okay, das ist jetzt irgendwie im Fernsehen oder so, das ist jetzt irgendwie, das kann man jetzt irgendwie so darstellen, dass die Leute nicht den Eindruck haben, sie haben das alles schon 50 Mal gehört. Und dabei aber sozusagen trotzdem auf Komplexitätsreduktion setzen muss, um das irgendwie zu vermitteln, da hast du natürlich irgendwie so ein Sendungsproblem mehr oder weniger. Und das ist, glaube ich, kein spezifisches nationales oder was diese mediale Landschaft anbelangt, Problem, sondern insgesamt der News-Gedanke, der entspricht halt so einer langen Dauer, wie eine Pandemie eben dauert, das kann so ein Apparat dann nur schlecht einfangen. So. Und deswegen gab es dann auch diese ganzen Skandalisierungen und also man war ja schon fast glücklich über die in manchen Redaktionen über die QuerdenkerInnen, weil die haben ja die passenden Bilder geliefert. Ja, da gab es ja irgendwie schöne. Also wenn dann irgendwie Nazis mit Leuten mit Dreadlocks rumtanzen und so, das ist ja irgendwie, das zeigt man ja gerne, weil das da wundern sich ja auch viele und da gibt es so eine ganze Meta-Erzählung drumherum, die man dann aufmachen kann. Das hat aber mit der Realität der Pandemie im Grunde nichts zu tun. Aber es sind halt wirkmächtige Bilder. Das sind Aspekte eines Problems der medialen Verarbeitung der Pandemie, würde ich sagen. Sagt Paul Schubert. Die beiden Journalisten und Autoren Frédéric Vallon und Paul Schubert haben im Oktober einen Sammelband herausgegeben mit dem Titel Die verdrängte Pandemie, linke Stimmen gegen den Pandemierevisionismus. Das Buch ist im Unrast Verlag erschienen und für 19,80 Euro erhältlich. Vielen Dank für eure Zeit und für das Gespräch. Danke ebenso. Und danke für die Sendung. The sun is a light bulb. The candle's a treat. the curtains stay closed now on my little retreat, and I only take medicine if it's followed by sweets. A sickly pink liquid that puts me to sleep. My head beats a better way. Tomorrow a better day. Like a TV while I'm wrapped up in bed. I'd rather make sure that I'm watered and fed. My best friend from school will come over and stare at me in my bubble. Radio Korax 95,9. Das war das Morgenmagazin der Freien Radios, heute mit einem Pandemien-Spezial. Alle Interviews und Beiträge von heute könnt ihr natürlich später auf radiokorax.de nachhören. Wie geht es aber im Programm weiter? Auf Radio Korax in Halle suchen euch gleich die Hashtag Online-Geisterheim, das Netzformat von Radio Korax mit Tristan Berlet und Christian Allner zu Social Media, Homeoffice, Netzkultur und der digitalen Transformation. Radio Blau in Leipzig beschert euch noch vor dem ersten Advent mit Fervor Infusion musikalische Kategorien, die da keine Rolle spielen. Es geht einzig um Qualität, ob elektronische Musik, Jazz, Funk, Soul oder Indie. Das Koloradio in Dresden bietet seinen ZuhörerInnen einen musikalischen Abholdienst mit dem Musiktaxi. Keine Moderation, nur Musik. Eine Auswahl der Lieblingslieder der Koloradio-Menschen und ganz neuer Musik. Das Rundfunkkombinat Sachsen liefert wie immer werktags ab 10 Uhr Musik aus Sachsen bei Radio Swupport in Frankfurt oder jetzt Gernau hingehört, denn es folgt Gern gehört, Ostmugge mit Liebe aufgelegt und natürlich Radio Unerhört Marburg. Dort erwartet euch Bicra Latino, die zweimal im Monat ausgestrahlte spanischsprachige Sendung. Ich bin Gunnar und habe euch durch diese besondere Ausgabe des Morgenmagazins der Freien Radios geführt. Verabschieden möchte ich mich heute mit einem Song, den ich bewusst als Kontrapunkt zur postpandemischen Gesellschaftsmüdigkeit verstehe. Im Sommer 2020 schafften Two Minutes to Late Night etwas, bei dem mir doch etwas die Kinnlade runterklappte. Der Kanal versammelte nämlich Musiker von Coheed und Cambria, Mastodon, Primus, Mutoid Man und Tool für ein gemeinsames Cover des Rush-Songs Anthem und spendete die Einnahmen dafür an das Cancer Research Institute. Passt auf euch auf und kommt gut durch die Zeit, egal wo oder was ihr auch macht.